Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncommon Taste, die 16. Folge. 2 Wochen Wartezeit sind endlich wieder vorbei, auch wenn es mir diesmal ehrlich gesagt gar nicht so lang vorkam. Wie ihr wahrscheinlich jetzt schon hört, bin ich leider etwas krank. Das heißt also, meine Stimme klingt etwas anders und wahrscheinlich ein bisschen beschissener einfach als sonst. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe Halsschmerzen und Schnupfen und alles drum und dran. Aber Joe ist eigentlich verschont geblieben. Joe ist natürlich auch wieder dabei, wie immer. Und das ist auch gut so, dass der verschont geblieben ist, obwohl hier die ganze WG krank ist, weil der nämlich morgen auf kleine, große Reise geht. Zu einem sehr schönen Konzert. Davon kann ich aber gleich auch selber noch erzählen, weil Joe, ja, wie gesagt, ist auch dabei. Joe, wie geht's dir? Ja, ich bin, wie gesagt, gesund, bin von allen Krankheiten und Seuchen in der WG verschont geblieben. Und das ist, wie gesagt, auch gut so, weil morgen geht's dann nach Wuppertal zu Final Symphony, auf das ich mich schon seit, ja, Ewigkeiten freue, aber seit einer Woche besonders, weil endlich Teil des Programms veröffentlicht wurden und es klingt extrem vielversprechend. Ich, ja, bin extrem gehypt. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, war ich dann bestimmt schon da und also wir könnten vielleicht sogar schon ein paar Impressionen von mir über unsere Facebook-Seite oder so lesen. Ich werde auf jeden Fall davon berichten und ja, freue mich aber, dass wir jetzt wieder hier zusammengekommen sind, um eine neue Folge aufzunehmen. Ja, allerdings eine sehr schöne neue Folge. Wir haben auch heute mal wieder die Zeit komplett ignorieren, die wir eigentlich eingeplant hatten für unsere Aufnahme. Stundenlang schon zuvor diskutiert, bevor wir uns hingesetzt haben. Das ist wirklich eine sehr spannende und coole Folge mit einem sehr coolen Hauptthema, wie ich finde. Und Joe würde ich jetzt nochmal kurz eine News-Übersicht geben und auch schon mal ganz kurz sagen, was Hauptthema ist. Und dann starten wir auch gleich direkt in die Folge, die dieses Mal auf jeden Fall sich wieder ein bisschen mehr an unsere 1-Stunden-Grenze, die wir ursprünglich mal hatten, orientieren wird. Weil wir nämlich 40 Minuten. 45 Minuten, echt? Ja, gut, kann auch sein, dass es schon mal 45 Minuten war. Wir haben es schon mal auf eine Stunde aufgestockt. Aber ja, auf jeden Fall haben wir relativ wenige News-Stories, deswegen wird es dadurch heute ein bisschen kürzer, hoffen wir. Ja, und dann kann Joe euch ja jetzt mal kurz einen Überblick geben, worüber wir heute reden werden. Genau, also die News-Übersicht wird dieses Mal ein bisschen kürzer, weil die letzten 2 Wochen diesmal wirklich nichts, wirklich viel passiert sind. Deswegen haben wir auch nur 2 News für euch, und zwar zum einen mal wurden Sega und Gearbox, also Gearbox kennt ihr vielleicht als Entwickler von Borderlands, aber auch von Aliens Colonial Marines, nämlich verklagt, weil sie angeblich Käufer ihres Spiels Aliens Colonial Marines ja ein bisschen übers Ohr gehauen haben mit dem, was sie vorher gezeigt haben, und wurden jetzt deswegen angeklagt. Näheres dazu wird euch mehr nachher erzählen. Und die andere Nachricht hat auch wieder mit der Industrie zu tun, nämlich dass Electronic Arts, also EA, und Disney eine mehrjährige Kooperation offiziell bekannt gegeben haben. Dabei geht es um die Lizenzen für Star Wars Spiele, nämlich dass EA in der Zukunft weiterhin auch Star Wars Spiele machen kann. Dazu aber später noch mehr. Und das Hauptthema diese Woche soll, dabei soll es sich diesmal um Immersion drehen, also Immersion auf Deutsch. Mel und ich werden kurz darstellen, was für uns eigentlich Immersion ist, wie wichtig Immersion für uns ist, was Immersion eigentlich ausmacht, also welche Möglichkeiten Entwickler haben, um Immersion eben zu erzeugen. Diese Fragestellung werden wir nachher noch im Hauptthema bearbeiten. Aber vorher jetzt erstmal kommen wir zu den 2 News, zu den 2 mitkriegen. Und zwar, ja, fangen wir mal mit Gearbox an. Ja, abseits vom NSU-Prozess gibt es anscheinend noch andere gerichtliche Verfahren momentan auf der Welt. Was denn da los, Merlin? Ja, tatsächlich. Das ist wirklich ziemlich verrückt, ehrlich gesagt, finde ich. Es gibt tatsächlich einen Kläger in Kalifornien. Der junge Mann heißt Damien Perrine und hat Gearbox bzw. Sega, den Publisher des Spiels, um das es sich handelt, angeklagt. Es geht dabei, wie Joe schon gesagt hat, um Aliens Colonial Marines. Und in dem Claim heißt es quasi, also in dem, was die Begründung der Anklage quasi lautet, dass der Entwickler, Gearbox und auch Sega auf zum Beispiel Events wie der E3 und der PAX Spielszenen gezeigt haben oder angebliche Spielszenen gezeigt haben, die das Spiel in einem sehr guten Licht haben dastehen lassen, um letztendlich quasi damit gelogen zu haben, wie es scheint, weil das letztendliche Spiel nämlich ganz anders aussah als diese Actual Gameplay Videos, die dann auf diesen Messen gezeigt wurden. Dann stand wohl eine sehr große Diskrepanz, sodass die meisten Leute sich eigentlich 100% sicher sind, dass die Sachen, die da als Actual Gameplay dargestellt wurden, eben kein Actual Gameplay waren, sondern in echt nur pre-rendered Sequenzen, die also rein zu Werbezwecken gemacht wurden speziell, sodass man eben nicht Demo-Material aus dem Spiel selbst gesehen hat, sondern eben speziell gerenderte Sequenzen, die als Demo dienen sollen. Trotzdem hat sich Gearbox-Gründer Randy Pitchford hingestellt und gesagt, ja, das ist alles genau so, KI Verhalten, die Levels und auch die Grafik wird später im Spiel genauso aussehen. Und das war dann alles nicht der Fall. Das Level, das gezeigt wurde, war nicht zu sehen. Die Grafik sah ganz anders aus, auch die KI hat sich anders verhalten. Also da gab es wohl sehr große Diskrepanzen. Und zusätzlich, was der zweite Punkt in dieser Anklage ist, ist, dass Gearbox dafür gesorgt hat, dass es ein Embargo auf Reviews gab vor Release-Tag, was relativ selten passiert tatsächlich. Also im Normalfall kennen wir das ja, dass wir eigentlich dann zum Release des Spiels schon Reviews lesen können, im Internet, in Spielezeitschriften und auch manchmal schon Video-Reviews haben. Bei Aliens Colonial Marines wurde da absichtlich ein Embargo verhängt, das heißt also, es durfte kein Review veröffentlicht werden vor eigentlichem Release-Termin, das heißt, das Spiel ist an einem Montag rausgekommen und das war der 12. Februar und bis zu diesem Montag gab es auch nicht ein einziges Review irgendwo zu lesen. Das heißt dann jetzt also in dieser Anklageschrift, dass es dass in dem Fall quasi einfach die Benutzer hinters Licht geführt wurden auf den Präsentationen und dass man zusätzlich dafür gesorgt hat, dass noch kein Game Review vor dem Release-Termin rauskommt, so damit quasi die Käufer, die am ersten Tag das Spiel schon gleich gekauft haben, nicht informiert sein konnten, wie das Spiel letztendlich aussieht. Ist jetzt abzuwarten, was da letztendlich draus wird. Ich finde es relativ interessant, dass das tatsächlich so passiert ist. Es war wahrscheinlich jetzt auch einfach einer von vielen Fällen, bei denen man eine derartige Anklageschrift hätte schreiben können. Wie begründet das letztendlich ist, wirklich deswegen zu klagen, sei jetzt mal dahingestellt, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Und es ist definitiv kein Einzelfall, was da jetzt gelaufen ist. Aber trotzdem interessant, dass es jetzt quasi mal so weit gekommen ist. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Ja, also ich muss ja sagen, es gab ja bestimmt schon mehrere Vorfälle davon, dass dann auf Präsentationen, was weiß ich, auf der E3 oder auf sonstigen Messen ein bisschen mit pre-rendered Sequenzen nachgeholfen wurde. Also auch viele haben gesagt, die erste Präsentation von Killzone 2 sah nicht so aus wie, ich weiß nicht, ob Killzone 2 oder Killzone 3, eins von beiden, ich glaube Killzone 2, nicht so aussah, wie es jetzt letztlich im Spiel aussah. Aber ich glaube, die Diskrepanz bei Alien Colonial Marines war einfach so dermaßen groß, wie es sie anscheinend noch bisher selten der Fall war. Ich habe mir jetzt davor jetzt nicht so viele Videos angeschaut, weil es einfach ein Ego-Shooter ist und mich nicht so sehr interessiert. Aber ich habe natürlich, nachdem diese Kontroverse jetzt rausgekommen ist, mir ein paar Videos angeschaut. Also da gibt's anscheinend Levels, wo du auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad nicht mal einen Schuss abgeben musst, um das Level zu schaffen, weil die KI so dumm ist. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass in der Präsentation die KI wahrscheinlich nicht so dumm dargestellt wurde. Es ist halt schon krass, wenn du halt in einem Ego-Shooter ohne einen Schuss abzugeben das schwerste Level oder ein Level auch schwer schaffen kannst. Zumal es nicht dafür gedacht ist. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt durchgeschlichen ist quasi und das war wirklich... Es ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man sich da wirklich durchballert. Das ist halt ein Ego-Shooter. zu der Sache mit den Embargos. Ich meine, Embargos an sich ist ja sind ja nichts Besonderes. Die meisten Spiele haben ja auch, die meisten Publisher verhängen ja auch Embargos, aber die werden dann normalerweise 5, 6 Tage vorher gelüftet, vielleicht auch 4 oder 3 Tage davor, aber normalerweise auf jeden Fall vor Release. Aber ja, das ist wohl gesagt, das gibt es ganz selten, dass es wirklich am Release-Tag noch kein Review gab quasi. Ja, also kann man natürlich schon sagen, es muss schon einen Grund gegeben haben, warum sie das getan haben. Also ich denke, die waren sich schon ziemlich sicher, dass das Spiel nicht so ausgesehen hat, wie es viele erwartet haben. Ja, definitiv. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da letztendlich aus der ganzen Sache nichts wird. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich zu einer Verurteilung von Sega und von Gearbox kommt. Zumal im Normalfall immer ein Disclaimer bei solchen Videos dabei ist. Irgendwo am Ende im Kleingedruckten, wo der Abspann kommt, steht da Final Product. Ja, genau. May not be, you know, actual game footage oder so ein Kram. Das, im Normalfall sichern die sich da alle rechtlich ab. Deswegen glaube ich nicht, dass es... Aber ich glaube trotzdem, so ein Image-Schaden, zum Beispiel bei Gearbox, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich meine, mit Borderlands und Borderlands 2 haben sie ja einen ganz großen Namen gemacht. Und mit sowas kann man sich natürlich auch wieder das Image so ein bisschen verschlechtern. Also, ja. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, imagemäßig gehen sie da bestimmt nicht unbeschadet raus. Und man muss natürlich auch wirklich dazu sagen, dass es dann wirklich, ne, wenn man halt einfach jemanden hat wie Randy Pitchford, den auch viele Leute einfach kennen, also nicht nur unbedingt Fans von den Gearbox-Franchises, die es so gibt, sondern Randy Pitchford ist einfach der bekannteren Spieleentwickler so in der Industrie. Wenn der sich dann hinstellt und sagt, das sind wirkliche Spielszenen, so wie ihr sie jetzt in diesem Moment seht, und nachher im Nachhinein ist klar, dass das definitiv nicht der Fall war, eine ganz offensichtliche dreiste Lüge. Es war wohl tatsächlich auch so, ich meine, oft ziehen sich dann Entwickler auch raus, indem sie sagen, fast genauso sieht's aus oder so ein Kram. Ich meine, das fast reicht dann schon aus quasi, um dann im Nachhinein zu sagen, naja, ich habe ja nicht gesagt, dass es genauso aussieht. Er hat aber nichts dergleichen gemacht, also er hat wirklich ganz platt gesagt, so ist es. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einigen Fans garantiert im Gedächtnis hängen bleibt. Zumal es wirklich, glaube ich, Leute gab, die sich da sehr darauf gefreut haben, eben auch aufgrund der Videos, kein Review lesen konnten und dann vielleicht auch schon eine Pre-Order hatten. Und als das Spiel angekommen ist, wirklich sehr enttäuscht waren. Und genau um diese Leute geht es auch. Also der letztendlich wird angestrebt, dass eben Leute quasi ihr Geld zurückkriegen, die am Release-Tag gekauft haben oder Pre-Order hatten. damit diese Leute quasi ihr Produkt umtauschen können, weil es ja normalerweise sonst sehr schwer ist, wenn man einfach nur sagt, das Produkt gefällt mir nicht. Wenn es da keinen richtigen Grund gibt, wie Bugs oder Unspielbarkeit, dann ist es schwer, sowas umzutauschen. Ich glaube, es geht in die Richtung. Ich finde es halt einfach an sich nicht schlecht, dass es mal einen exemplarischen Prozess für sowas gibt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da groß was draus wird, aber naja, man soll es vielleicht mal probiert haben. Das ist ja wahrscheinlich das Schlechteste. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich glaube aber auch nicht, dass da irgendwie groß was passiert. Also, ich glaube nicht, dass die wirklich da verklagt werden auf ein paar hunderttausend Euro oder eine Million oder so. Das kann ich mir wirklich schwerlich vorstellen. Aber es ist trotzdem, es kriegt nochmal ein bisschen mehr Öffentlichkeit und das ist an sich nichts Verkehrtes. Also ich finde es schon in Ordnung, dass man immer darauf aufmerksam macht. Und wie gesagt, es ist vielleicht gang und gäbe, aber ich glaube, in dem Fall war es einfach ein sehr extremes Beispiel. Ich meine, zum Beispiel, um auf mein vorheriges Beispiel zurückzugehen, ich meine, Killzone 2 sah am Ende trotzdem immer noch gut aus. Nicht ganz so gut, aber es sah trotzdem gut aus, hat sich gut gespielt. Also ja, ich glaube, die Diskrepanz war einfach das Krasse. Also es sah in den Spielvideos extrem super aus. Es ist halt ungefähr so, als würdest du ein PlayStation 4-Spiel vorstellen und dann kommt Wii U-Grafik raus. Ja, so ungefähr. Also es war wirklich eine krasse Diskrepanz und das ist wirklich der Unterschied zwischen einem in den Videos sehr gut aussehenden Spiel, das anscheinend sehr gut funktioniert hat auch, und dann in der Realität ein Spiel, das halt nichts dergleichen irgendwie so einhalten kann. Das ist natürlich schon etwas sehr Krasses auf jeden Fall, ja. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen auch weiter zur nächsten News, und zwar der, ja, eigentlich schon fast zu erwarten gewesenen Partnerschaft zwischen EA und Disney, die jetzt ja auch, wie wir ja wissen, LucasArts Besitzer sind und damit auch über die Star-Wars-Lizenz verfügen. Ja, Joe, erzähl mal ein bisschen was gibt's denn da zu berichten? Genau, also Disney und EA haben jetzt die Woche angekündigt, dass sie eine mehrjährige Partnerschaft geschlossen haben, und zwar vor allem, wenn es um die Star Wars Lizenz geht. Und zwar ist es so, dass Disney es somit EA weiterhin erlaubt, neue Spiele rund um das Star Wars Universum zu veröffentlichen. Dabei soll sich EA hauptsächlich um den Core-Markt kümmern, also PC, die Hauptkonsolen. Während sich Disney weiterhin auf den Vertrieb auf Mobilgeräten, Social-Plattformen, Tablets oder Online-Spiele konzentriert. Da ist sich Disney also anscheinend ziemlich sicher, dass sie da bei EA in guten Händen liegen. Und EA hat auch schon angekündigt, welche Studios da momentan auch schon damit beauftragt sind, neue Star-Wars-Spiele zu machen. Da wären unter anderem zu nennen BioWare, DICE und Visceral. Und die drei Studios sollen bereits an Spielen sitzen. Natürlich ist da noch nichts weiterhin bekannt, aber ich meine, BioWare und Star Wars hat ja auch schon eine Geschichte. Bei DICE konnten sich jetzt auch viele vorstellen, Battlefront mit, ein Star Wars Battlefront im Stil von Battlefield von DICE. Also auf jeden Fall scheint es auf jeden Fall eine sehr fruchtbare Partnerschaft zu sein, und ja, man muss schauen, was da jetzt rauskommt. Ja, also es war jetzt in dem Sinne, ja, wie schon gesagt, eigentlich nichts groß Überraschendes eigentlich. Also zum einen, weil ja, EA auch schon vorher viele Star Wars Spiele produziert hat, und weil ja BioWare zu EA gehört, die jetzt, sagen wir mal, die erfolgreichsten und Star Wars Spiele der letzten Jahre gemacht haben. Ich meine, sowas wie Knights of the Old Republic. Es war eigentlich klar, dass es da in die Richtung was geben wird. Jetzt eine komplette Partnerschaft offiziell, so eigentlich, ja, war jetzt vielleicht das etwas Überraschenderes, aber in dem Sinne auch nicht unlogisch. Und was ich echt am spannendsten finde, ist wirklich dann auch, dass DICE da jetzt beteiligt ist. Ich meine, vom Prinzip her war ja Battlefront, wie wir es schon mal gesagt haben, nichts anderes als Battlefield im Star Wars-Universum. Es war schlechter umgesetzt, es gab technische Probleme. Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, DICE, die ja nun, sagen wir mal, in der Industrie mit Abstand die beste Erfahrung mit Multiplayer-Shootern haben und auch den besten Track-Record mit der Battlefield-Serie, dass die einfach Battlefront nochmal neu aufleben, beziehungsweise vielleicht auch einfach eine andere Franchise nochmal das Ganze anders benennen, aber vom Prinzip her Multiplayer-Shooter im Star-Wars-Universum, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut läuft. Wenn sie da die Helden noch ganz gut einsetzen, das war in Battlefront auch mal so ein bisschen das Problem, aber so Helden noch einsetzen, dass man mit Han Solo, mit Darth Vader da ein bisschen rumflitzen kann, das stelle ich mir schon wirklich cool vor. Und ich meine, für EA ist es ja auch eine absolut lohnende Angelegenheit, also wenn sie jetzt exklusiv die Star-Wars-Lizenz sozusagen verfügen auf dem ganzen Core-Markt, könnte schlechte Lizenzen geben, die man sich angelt. Ja, allerdings, definitiv. Und auch für Disney, glaube ich, ist das halt eine sinnvolle Partnerschaft. Ich meine, EA ist halt einfach der größte Spieler auf dem Markt. Gibt es natürlich auch noch andere, aber EA ist trotzdem so der größte. Und entsprechend hat man da einfach super viel Erfahrung, viele Studios, viel Geld dahinter. Ich glaube, es ist für Disney auch einfach eine sehr lohnende Sache. Da kann man wohl sicher sein, gerade weil eben EA ähnlich wie Disney einfach ein, sagen wir jetzt mal, eher wirtschaftlicher Betrieb ist, die eigentlich bewiesen haben in der Vergangenheit, dass sie, wenn sie eins sind, auf jeden Fall rentabel sind. Egal auf welche Kosten quasi so ein bisschen, um nochmal so ein bisschen zu sticheln nebenher. Ja, aber klar ist ja auch, also das haben wir auch viel nach den News gesagt, da treffen sich ja genau die zwei Richtigen. Ja, genau, es passt halt zusammen. Richtig, genau. Wir haben ja letztes Mal haben wir schon drüber geredet, über eben Disney und seine Herzlosigkeit mit LucasArts. Ja, irgendwie passen, hat man schon das Gefühl, dass die beiden ganz gut zusammenpassen. Gepaart mit dem schlechtesten US-Unternehmen. Ja, dem Ruf als schlechtes US-Unternehmen. Der letzten zwei Jahre. Also insgesamt, ja, stimmt schon, da hat man das Gefühl, da haben sich zwei gefunden, aber einfach auf dem Papier macht die Partnerschaft definitiv sehr viel Sinn, ja. Sind wir jetzt mal gespannt, also ich hoffe ja seit Jahren schon, dass BioWare nochmal Knights of the Old Republic 3 rausbringt und jetzt habe ich das Gefühl, es könnte vielleicht sogar wieder ein bisschen realistischer werden. Jetzt, wo es eben schon offiziell angekündigt wurde, auch von EA, dass es definitiv ein neues Spiel im Star-Wars-Universum geben wird von BioWare. Ich meine, sie haben jetzt Mass Effect gemacht, ehrlich gesagt, ein Mass Effect im Star-Wars-Universum und dann ein bisschen mehr Rollenspiel im Sinne von Knights of the Old Republic. Also da fallen mir viele Sachen ein, die sehr, sehr cool werden könnten. Ich bin echt gespannt. Und es wurde auch schon angekündigt, dass auf der E3 definitiv BioWare und DICE auch schon die ersten Projekte präsentieren werden für EA. Von daher... Ja, da bin ich auch gespannt, weil BioWare ja eigentlich noch an Dragon Age 3 arbeitet. Ja, aber das sollte sich ja wahrscheinlich auch schon in der Endphase befinden und zumal BioWare jetzt ja sowieso auch ein wesentlich größerer Laden geworden ist. Vor allem, weil ich glaube BioWare macht ja momentan auch das neue Command & Conquer, was ja immer noch... Ja gut, wo man noch nichts weiß, weil nur einfach bislang diese sehr merkwürdige Nachricht, dass sie es machen, irgendwie im Raum steht. Ja, also ich nehme an, die werden auch genug Ressourcen haben, um eben auch ein zweites, drittes Team am Arbeiten zu haben an derartigen Projekten. Und ich nehme auch mal an, dass wenn sie jetzt auch schon was ankündigen, also ich hoffe vielleicht darauf, dass da auch schon vorher was in Entwicklung war. EA war ja vorher auch schon letztendlich mit BioWare Partner eben von Disney, nicht von Disney, aber was Lucasfilm und die Star Wars Lizenz angeht. Von daher nehme ich mal an, dass es vielleicht auch einfach schon was in Entwicklung gab, das jetzt eben von Disney übernommen wurde und einfach jetzt angekündigt wird. Von daher, vielleicht müssen wir auch gar nicht mehr so lange warten. Bleibt abzuwarten. E3 bleibt wie immer spannend. Ja, ich freue mich schon total auf die E3. Wird ganz fantastisch. Glaube ich auch. Also sind schon viele Sachen, die mich da jetzt schon sehr interessieren. Und ist ja auch nicht mehr so lang hin. Richtig. Ist noch ein Monat ungefähr. Stimmt, ist nur noch ein Monat. Ist nicht mehr so weit. Und Xbox Reveal Event steht ja auch schon vor der Türe. Das ist ja auch nur noch ein, zwei Wochen. Ah, tolle Woche für Videospiele. Ja, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall spannend, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema, oder? Dann sind wir mit den News soweit durch. Ja, Joe hat es ja vorhin schon gesagt, was das Hauptthema sein soll. Wir reden heute über Immersion, Immersion. Als wir uns vorhin darüber Gedanken gemacht haben, worüber wir da genau sprechen wollen, sind wir erstmal zu dem Schluss gekommen, dass es einfach vor allem wichtig ist, erstmal eine Definition zu finden für Immersion. Weil das ja doch ein sehr schwammiger und weit gefasster Begriff ist. Und auch schon da sind die ersten Probleme aufgetreten, weil wir festgestellt haben, dass wir beide doch durchaus was anderes darunter verstehen. Und vor allem beide auch unabhängig voneinander was anderes darunter verstehen, als Fachliteratur vielleicht nahelegen würde. Dies in dem Bereich auch gerade im Game Design und Game Studies durchaus auch gibt. Grundlegend erstmal zur Definition von Immersion, und ich glaube, da sind wir uns zumindest insoweit einig, als dass wir dem Wortlaut nach folgen können und das unterschreiben können. Immersion bezeichnen wir in dem Sinne einfach nur als, besonders im Videospielbereich, als das Versinken in der Welt. Also die Möglichkeit, als Spieler in einer Welt zu versinken und das Gefühl zu haben, dass man wirklich in der Welt ist. Das ist jetzt erstmal eine sehr grobe Definition und ich werde auch gleich weitergehen und sagen, wie wir das noch ein bisschen weiter einschränken und auch ein paar einzelne Bereiche beleuchten, die dabei vielleicht wichtig sind und die wir auch absichtlich ein bisschen aus unserem Immersionsbegriff rausnehmen. Grundlegend unterscheiden wir beiden jetzt erstmal zwischen etwas, das wir persönlich für uns als interne und externe Immersion bezeichnen. Interne Immersion ist die Immersion über den Avatar. Das ist entweder ein Avatar, der eben komplett blank ist, wie zum Beispiel bei Skyrim, den wir erstellen, den wir spielen und der quasi unsere Repräsentation in der Welt ist und über den wir Zugang zur Welt bekommen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Avatar, der schon vordefiniert ist, wie zum Beispiel Geralt in der Witcher-Serie, wie auch natürlich ein Commander Shepard zum Beispiel, den wir natürlich auch ein Stück weit mit unserer Definition füllen, den wir aber trotzdem schon auch ein bisschen vordefiniert haben. Wobei Shepard vielleicht ein schlechtes Beispiel ist. Vielleicht eher sowas wie Leon S. Kennedy. Ja, oder wie ein Leon S. Kennedy, ja genau. Also ein wirklich vordefinierter Hauptcharakter, der schon Charakterzüge hat, den wir schon definiert bekommen, vielleicht auch durch Intros, mit denen wir uns dann zum Beispiel identifizieren und dadurch unseren Zugang zur Welt finden. Oder eben den externen Zugang, der zum Beispiel zutreffen würde auf, sagen wir zum Beispiel, Party-Rollenspiele oder Rollenspiele, in denen wir grundlegend eine etwas differenziertere Sicht auf die Welt und die Story haben. In denen wir nicht mit einem einzelnen Charakter durch die Welt gehen und durch den repräsentiert auf die Welt einwirken, sondern wo wir eher über mehrere Charaktere oder auch vielleicht einen indirekten Einfluss auf die Welt haben. Das kann im Zweifelsfall auch sogar auf Strategiespiele übergehen. Allerdings müssen wir da gleich auch nochmal unterscheiden zwischen diese internen und externen, haben wir jetzt ja quasi etabliert. Grundlegend gibt es natürlich auch eine rein mechanische Immersion. Also die Immersion, die man zum Beispiel bei einem Beat'em Up hat, wenn man einfach im Flow ist. Also die reine Mechanik, die einen so in das Spiel reinzieht, dass man auch einfach drin ist und quasi in der Welt drin ist. Nur die Welt eben sich nicht definiert wie zum Beispiel eine Welt in einem Fantasy-Rollenspiel, sondern die Welt da eben auch aus Mechanik besteht. Das ist so ein Begriff, den wir für uns aus Immersion ein bisschen rausnehmen wollen. Beziehungsweise, ich spreche jetzt gerade für uns beide. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, stimmt mir Joe dazu, ja. Aber da kann er gleich nochmal selbst was zu sagen. Da stimme ich dir zu. Sehr gut. Den wir da einfach ein bisschen rausnehmen wollen, weil wir eben, beziehungsweise um das jetzt mit meinen Worten zu sagen, ich habe das Gefühl, dass eben gerade Immersion immer etwas sehr Gefühltes ist. Und ich bin nicht der Meinung, dass man eben dieses Gefühlte auch hat, wenn man rein mechanisch in etwas reingezogen wird. Bei der reinen Mechanik arbeitet ein bisschen was anderes. Das hat eher was mit motorischen Fähigkeiten zu tun und dass man eben in einer Tätigkeit versinkt, aber nicht unbedingt in einer Welt. Also bei Skyrim kann ich auch einfach an der Stelle stehen, mich in der Welt umgucken und habe das Gefühl, ich bin in der Welt. Ein Beat'em-up funktioniert nur über seine Tätigkeit, also es funktioniert nur über seine Motorik. Wenn ich aufhöre, das Spiel zu spielen, bin ich automatisch raus, weil ich mich ja nur über die reine Mechanik in das Spiel hineinversetzen kann. Deswegen wollen wir das ein bisschen rausnehmen für uns. Wir gehen jetzt gar nicht auf die Literatur ein, die das eben nochmal ein bisschen anders definiert als wir. Zum einen, weil wir einfach nicht übereinstimmen mit dem, was da steht, und zum anderen, weil es einfach auch ein schweres Feld ist und wir auch nicht Ewigkeit über die Definition diskutieren wollten. Und entsprechend, ja, einfach nur als Einführung nochmal kurz jetzt quasi vorweggeschickt, wie wir Immersion für uns definieren und auch was es dann sich dadurch logischerweise auch für Unterschiede ergeben. Ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich der, zwischen uns beiden zumindest, dass du eben mit dieser externen Immersion nicht so ganz klar quasi, ob das für dich in dem Sinne auch noch Immersion ist, als ob du das so bezeichnen würdest. Du kannst ja mal kurz sagen, was quasi dein Unterschied noch da in der ist. Ja, genau. Also das, was Merlin eben als externe Immersion bezeichnet hat, das würde ich zum Beispiel gar nicht mehr unter den Immersionsbegriff fassen für mich selbst. Also ich hatte da als Beispiel immer in unserer vorigen Diskussion Final Fantasy VI genommen, oder man kann es auch mit jedem, fast jedem x-beliebigen Final Fantasy ersetzen, wo ich zwar das Gefühl habe, dass die Welt authentisch ist, dass die Welt an sich funktioniert, dass das Ganze drumherum, Charaktere, Weltaufbau, Musik und so weiter auch dazu führt, dass ich in dem Sinne, wie man so schön sagt, richtig gefesselt bin von dem Spiel. Aber ich fühle mich immer noch wie ein externer Beobachter, der nicht dabei ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, wenn man das so als Beispiel nimmt, wenn das Spiel eine Wasser- oder ja ein Swimmingpool ist, dann ist Immersion für mich dann, wenn ich in den Pool reinspringe und mich dann komplett von Wasser umgeben bin. Aber bei einem Spiel Final Fantasy oder bei vielen von diesen Spielen, wo ich zum einen vorgefertigte Charaktere habe oder einfach eine sehr starke Party mit sehr vielen verschiedenen Charakteren, deren Geschichte ich als Spieler einfach nur nachspiele, wo ich aber eigentlich keinen richtigen Einfluss auf die Welt nehme, sondern wirklich sozusagen bestimmten Charakteren dabei helfe, eine bestimmte Geschichte zu ermöglichen, dann ist es für mich nur so, als würde ich ins das Becken reinschauen, aber nicht, dass, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich drin bin. Also Immersion bedeutet für mich, dass ich auch wirklich mich als Teil dieser Welt verstehe und nicht nur als Beobachter, der in diese Welt hineinschaut, was bei vielen Spielen bei mir eben der Fall ist. Das macht diese Spiele nicht schlechter, also dazu kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, wie wichtig Immersion eigentlich für uns ist, aber ich würde den Immersion-Begriff sehr viel enger fassen und zwar wirklich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich mit meiner Persönlichkeit befinde mich in irgendeiner Weise in dem Spiel drin und nicht anders. Ja, und das ist eben gerade der entscheidende Faktor, weil ich nämlich schon der Meinung bin, auch gerade bei einem Final Fantasy VI, aber ich würde das zum Beispiel auch, weil externe Immersion ja letztendlich zum Beispiel auch sich erweitern ließe auf, nicht unbedingt erweitern, aber vielleicht auch potenziell RTS mit umfasst, also Strategiespiele, auch da kann ich durchaus das Gefühl haben, dass ich Teil der Welt bin. Das ist aber auch grundlegende Sache, die wir jetzt quasi wie über den Avatar festmachen müssen. Was ich glaube ich noch vorher ganz kurz wegschicken wollen würde, ist ein Bereich, den ich jetzt gerade vorhin in der Definition nicht genannt habe, der vielleicht aber auch noch relevant ist, aber jetzt eben für Computerspiele nicht so spezifisch. Das ist etwas, das in der Fachliteratur und von uns jetzt auch als passend empfunden narrative Immersion genannt wird. Also Immersion, die hauptsächlich über die Geschichte funktioniert. Als gutes Beispiel wäre da vielleicht Heavy Rain zu nennen. Oder auch ein Walking Dead. Also die Walking Dead-Serie, die ja vor kurzem auch sehr erfolgreich war. Wo sich letztendlich die Immersion und auch das Gameplay um eine Story biegt. Wo man nicht mehr das Gefühl hat, dass es ein reines Computerspiel ist, das ja immer zu gleichen Teilen oder zumindest zur Gleichberechtigung aus Mechanik, Story und Spielwelt besteht, zumindest im Idealfall, wo dann im Zweifelsfall, wenn er die Mechanik überwiegt, sondern etwas, wo eben er die Story überwiegt, wo eben das Gameplay, wie bei, zum Beispiel bei Heavy Rain, um die Story rum hergebaut wird. Sodass man eher das Gefühl hat, man sieht einen interaktiven Film. Das kann natürlich auch zur Immersion führen, ist jetzt aber für uns ein bisschen schwieriger Bereich, weil eben dann wieder die Diskussion aufkommt, was ist denn davon Videospiel und inwieweit, ne, kann man das noch in diese Videospieldefinition mit reinbringen oder gibt es da nicht vielleicht auch Unterscheidungsmerkmale zu eigentlichen Videospielen? Beziehungsweise was für uns dann auch, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wir das Gefühl hatten, wenn man jede Form von Immersion als Immersion auch bezeichnet, dann war für mich der Schluss, dann sind fast alle Videospiele für mich Immersion, weil du in jedem in jedes Videospiel dich irgendwie so stark hineinversetzen kannst, dass du sozusagen alles andere um dich herum ausblendest, aber dann ist der Immersionsbegriff für mich einfach nicht mehr fassend genug, weil der einfach zu viel beinhaltet. Also ja, korrekt. Deswegen, ja, wie gesagt, also narrative Immersion lassen wir so an der Seite stehen und diese technische Immersion, die nehmen wir vielleicht komplett raus für uns hier in diesem Moment. Das war quasi jetzt nur noch mal so ein kleiner Nachtrag, um jetzt quasi schon gleich dann in das reinzuspringen, was eben diesen Unterschied für uns ausmacht und das ist, glaube ich, auch einer der interessanten Punkte irgendwie, ist eben auch die Frage dann, inwieweit man sich überhaupt unabhängig von einer Party, mit einem vorgefertigten Charakter identifizieren kann. Du hast ja gerade gesagt, sämtliche Party-Rollenspiele und gerade auch eben Final Fantasies passen ganz gut in dieses Muster, wo du sagst, du hast das Gefühl, es ist keine Immersion mehr, weil du eben als Betrachter drauf guckst. Das funktioniert natürlich aber auch ein Stück weit darüber, dass es eben vorgefertigte Charaktere gibt. Klar, eine Party-Rollenspiel ist jetzt so, dass man noch viel weniger einen Protagonisten hat vielleicht und viel eher eben eine Gruppe steuert, anstatt nur eine Person. Das ist aber trotzdem mal grundlegend die Frage, wie man eben überhaupt mit dem Avatar umgeht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es derzeit eine Vorlesungsreihe über Game Studies gibt in Tübingen und da war diese Woche, beziehungsweise diese Woche, auch am Sonntag noch diese Woche, eine Vorlesung und da war ein Kunsthistoriker da, der eben über kunsthistorische Ansätze gesprochen hat in Game Studies und der hat eben auch über den Avatar gesprochen und der hat auch ganz klipp und klar gesagt, dass der Avatar in dem Sinne die wichtigste Figur für ein Videospiel ist, weil das eben immer das Fenster in die Welt ist für den Spieler. Und ein Stück weit stimmt es auch, nur ist dann halt die Frage, inwieweit gibt es da qualitative Unterschiede, wenn man eben einen leeren Avatar hat, den man selbst füllt, im Vergleich zu einem vorgefertigten Avatar, wie zum Beispiel einem Leon Kennedy oder, weiß ich was, gerade Final Fantasy spielen, wo du eigentlich nie die Möglichkeit hast, einfach einen eigenen Charakter zu erstellen, sondern immer einen starken Hauptcharakter hast, der auch gleich definiert wird. Inwieweit trägt das auch zur Immersion bei, beziehungsweise ist es quasi in dem Sinne hinderlich für die Immersion? Ich muss sagen, ich glaube, mit dem Fenster kann ich da schon ganz gut arbeiten. Also um wieder ein Beispiel zu machen, für mich ist halt immer der Unterschied, ist der Avatar jetzt erstmal nur ein Fenster oder wirklich eine Tür? Also durch ein Fenster kann ich in allererster Linie erstmal nur durchgucken, durch eine Tür kann ich auch durchgehen, in diese Welt reingehen. Und ich glaube, das ist für mich der Hauptunterschied. In dem Moment, in dem ich einen Charakter habe, den ich mit meinem Ich in dem Sinne füllen kann, wie zum Beispiel in Skyrim oder was weiß ich, in Diablo kannst du es ja wahrscheinlich auch machen oder in Dark Souls. Ja, ja. Dann ist der Avatar für mich die Tür in diese Welt rein. In diese Tür, die dann dazu führt, dass ich Immersion spüre. Bei vordefinierten Charakteren ist es für mich dann eher wirklich nur ein Fenster. Ich betrachte die Welt durch den Avatar, aber ich habe nicht das Gefühl, in der Welt zu sein, sondern ich betrachte ihn nur durch den Avatar. Und deswegen ist es für mich immer sehr schwierig, von Immersion zu sprechen. Also ich glaube, es gibt relativ wenig Spiele, wo ich wirklich sagen würde, da habe ich Immersion gefühlt. Im Gegensatz zu Merlin. Ja, und genau, das ist nämlich der Punkt quasi. Also ich bin so jemand, für mich ist zum Beispiel Immersion auch enorm wichtig. Also ich kann einem Spiel vieles verzeihen, wenn es mir eine glaubwürdige Welt präsentiert, in der ich mich gerne aufhalte. Das ist dann, ich würde eigentlich pauschal immer behaupten, für mich ist Story das Wichtigste. Grundlegend ist es auch so. Trotzdem, glaube ich, könnte man Story und Immersion für mich fast auf eine Stufe stellen. Eine Welt, die mir keine besonders perfekte Story erzählt und auch gameplaymäßig nicht perfekt ist, kann ich vieles verzeihen, wenn sie mich reinzieht und ich das Gefühl habe, ich halte mich gern in der Welt auf. Was ich dann da mache, wird in dem Moment quasi zweitrangig. Das trägt natürlich unter anderem zu meiner Leidensfähigkeit bei, aber zu anderen auch, dass ich viel eher, glaube ich, bereit bin, Immersion zu spüren und auch das auch viel eher brauche. Gutes Beispiel, was wir vorhin schon kurz hatten, war ja quasi Witcher. Die Welt von The Witcher wirkt auf mich so glaubwürdig und so interessant und spannend, dass ich Spaß habe, mich darin aufzuhalten und dadurch eine unglaubliche Immersion empfinde. Durch diese Immersion kommt aber auch gleichzeitig eine etwas andere Betrachtung des Hauptcharakters. Das ist ja vom Prinzip her, durch eine Tür kann man ja immer, ne, man kann reingehen, man kann aber auch rausgehen. Vom Prinzip her ist es ja so, dass wenn ich mich über einen Charakter in ein Spiel hineinfinde, dann ist der Charakter mein Tor zur Welt. In dem Fall war es bei mir so, dass die Welt mein Tor zum Charakter war. Ich hätte jetzt Geralt für mich relativ schwer, glaube ich, als Immersionsplattform nutzen können, einfach weil er ja schon relativ stark vordefiniert ist. Andererseits, dadurch, dass ich so gut in der Spielwelt versinke, mache ich Geralt ein bisschen zu mir selbst. Das ist eigentlich ganz spannend, da haben wir eben gerade auch schon wieder drüber gesprochen, das wirst du bestimmt auch gleich nochmal erzählen. Du gehst ja grundlegend anders daran, also an die ganze Sache heran. Ich gehe ja quasi daran so heran, dass ich sage, ich habe da einen Charakter, den spiele ich in diesem Spiel und auch wenn dieser Charakter schon vordefiniert ist, kann ich Entscheidungen durch ihn treffen. Und im Gegensatz zu deiner Herangehensweise, die ja dann, wie du vorhin schon erzählt hast, wie gesagt, wirst du gleich noch ausführen, ist zu sagen, dann gucke ich mir jetzt an, wie dieser Charakter ist und versuche wirklich für ihn Entscheidungen zu treffen, für ihn als Charakter. Aber so wie er wärst. Also du versuchst Entscheidungen für ihn zu treffen, so wie du diese Entscheidung treffen würdest, wenn du er wärst. Richtig, genau. Ja, genau, deswegen wollte ich ja gerade sagen. Also du würdest es so machen, du guckst dir den Charakter an und sagst, so würde er wahrscheinlich Entscheidungen treffen und ich treffe Entscheidungen für ihn. Und ich sage, ist mir völlig egal, wie der Charakter unterwegs ist, ich treffe die Entscheidung, die ich haben möchte und forme quasi den Charakter nach meinem Willen. Ja, ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach, ich habe das Gefühl, in dem Moment, also ich stimme dir ja völlig überein, dass Witcher eine super authentische Welt hat, in der ich mich auch super gerne hineinversetze. Aber natürlich, dass ich dann trotzdem nicht das Gefühl habe, dass ich glaube, da ist der erste Unterschied. Das würdest du schon als Immersion bezeichnen, ich nicht. Das ist einfach nur eine andere Form der Wahrnehmung, glaube ich. Obwohl das nicht bedeutet, dass ich die Welt nicht so authentisch finde wie du. Ich glaube, wir finden sie beide genauso authentisch, aber trotzdem würde ich sie in dem Moment noch nicht als Immersion bezeichnen. Und in dem wir Moment, gehen in dem anders ich, damit um vielleicht. Ja. Bitte? Wir gehen vielleicht einfach auch ein bisschen anders damit genau. um. Genau. Und in dem also Moment, in dem ich eben einen vorgefertigten Charakter habe, in einer so konsistenten Welt, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt Geralt so also Entscheidungen treffen lassen würde, so wie ich sie treffen würde, würde das die Authentizität des Gesamtwerks irgendwie stören. Also ich habe dann das Gefühl, Geralt ist schon dermaßen vordefiniert, dass ich gar nicht anders kann, als so zu handeln, wie er als ein Witcher eben handeln muss, nämlich vor allem möglichst neutral. Ich glaube, es wäre völlig anders, wenn Geralt irgendein 0815 Witcher wäre, zwischen Millionen anderen Witchern, die es in der Welt gibt, und die alle irgendwas anderes machen. Dann würde ich mir auch drauf scheißen und einfach sagen, okay, der macht jetzt das, was ich will. Aber ja, ich glaube, das ist so ein Hauptunterschied. Und ich muss auch sagen, diese Unterscheidung, was wir beide als Immersion bezeichnen und was nicht, beziehungsweise du würdest ja sagen, diese Form von externer Immersion ist auch Immersion. Ja. Und die ist auch für dich wichtig. Ja. Weil ich hätte es jetzt natürlich so gedacht, dass wenn in dem Moment, in dem du sagst, Immersion ist ganz wichtig für dich, ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass du natürlich westliche Rollenspiele sehr viel lieber magst als japanische Rollenspiele zum Beispiel. Weil japanische Rollenspiele eben laut meiner Definition eben meistens keine Immersion haben. Zumindest nicht so viel. Also das würde ja zumindest schon mal, das zeigt ja auf jeden Fall schon mal, dass externe Immersion schon mal, selbst wenn es als Immersion bezeichnet wird, eine schwächere Form von Immersion ist. Das auf jeden Fall. Genau, dementsprechend ist es, glaube ich, also gar nicht so unverständlich, wenn ich sage, ich ziehe einfach die Trennlinie einfach weiter. Rechts oder links, je nachdem, wie man das jetzt Du ziehst sie einfach enger, genau. Also du machst einfach einen engeren Kreis um den Begriff Immersion, wohingegen bei mir noch mehr Sachen mit reinfallen, weil ich es ein bisschen weiter fasse. Weil das wundert mich eben dann nicht, dass du eben westliche Rollenspiele eben lieber magst. Weil bei mir ist es halt so, ich würde halt sagen, Immersion für mich, es ist schön, wenn ich es habe, siehe Dark Souls oder Skyrim, aber ich habe auch kein Problem, keine Immersion zu haben, also nach meiner Definition, oder beziehungsweise ich bin auch zufrieden mit reiner externer Immersion, wenn wir das den Begriff verwenden wollen, solange ich trotzdem das Gefühl habe, die Welt ist an sich schlüssig, die Charaktere sind super, du hast eine gute Story, du hast gute Musik, das reicht mir schon. Ich brauche gar nicht diesen Effekt, dass ich selbst drin bin. Mir reicht es schon, wenn ich als Beobachter in eine sehr stringente, konsistente Welt hineinblicke. Ja, ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen. Also ich versuche es gerade für mich auch noch mal so ein bisschen auszudefinieren. Du hast ja schon sehr schön gesagt, vom Prinzip her hast du eben diese Blase, in der du entweder drin bist oder du guckst einfach nur mit einer Taucherbrille von außen rein. Dein Körper befindet sich außerhalb, nur deine Augen blicken eben durch ein Fenster hinein in die Welt. Ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es für mich, ich weiß gar nicht, ob es für mich komplett anders ist. Ich glaube, ich empfinde trotzdem Immersion, solange ich das Gefühl habe, quasi mein Kopf ist drin. Also weißt du, was ich meine? Es ist wirklich so ein reines, das ist schwer zu definieren, ja, das ist einfach etwas, was viel mit Empfindung zu tun aber dann, hat. Also, aber dann habe ich wieder das Problem damit, das kann auch mit rein technisch passieren. Also ich kann auch wirklich komplett meinen Kopf drin haben, wenn ich Tekken spiele. Ja, das stimmt natürlich. Wie gesagt, da für mich ist, glaube ich, die Unterscheidung, dass ich aber bei Tekken eben, dass diese Wahrnehmung der Welt nur rein über Mechanik funktioniert. Und damit ist sie ja super artifiziell. Sie hat ja nichts in dem Sinne homogen ist oder so. Weißt du, es ist nicht so ein einfacher, natürlicher Übergang, sondern es ist dieser krasse Übergang, der krasse Zugang, der nur über etwas ganz Artifizielles, nämlich die Steuerung, funktioniert. Nur über reine Technik, die ja offensichtlich nicht Teil der Welt ist. Also, wenn ich die Welt als etwas Realistisches betrachten möchte, dann gibt's keine Buttons, die ich drücke, damit gewisse Dinge passieren. Im Prinzip soll eine Steuerung ja auch so gut funktionieren. Wenn eine Steuerung gut funktioniert, denkst du nicht über sie nach. Dann drückst du die Knöpfe, aber unterbewusst, und das Einzige, was du machen möchtest, ist quasi, ich tue etwas und dadurch habe ich Feedback in der Welt. Und was das letztendlich ist, ist ja irrelevant. Es geht darum, dass ich es unterbewusst tue und ich habe Feedback. Und damit ist quasi die Tastatur und die Maus oder das Gamepad nur eine Verlängerung für meinen eigenen Körper in die Spielwelt, wohingegen ich eben bei einem Beat'em-up-System wesentlich mehr Technik habe, auf die ich mich auch in dem Moment konzentrieren muss, zwangsläufig, die mir eben komplett den Weg versperrt, in so einer Welt versinken zu können. Wohingegen ich das ja zum Beispiel bei einem Strategiespiel oder auch bei einem Final Fantasy durchaus könnte. Ich glaube, was bei mir das Problem ist, und das ist, glaube ich, für mich viel eher der Unterscheidungsgrund, ist diese ganze Avatar-Frage. Ich habe das ja schon oft gesagt, ich bin kein Freund von Partyrollenspielen und ich werde auch nie einer werden. Ich habe noch kein Partyrollenspiel wirklich so gespielt, wie ich ein Solo-Rollenspiel gespielt habe oder einfach ein Solo-Spiel. Selbst ein Baldur's Gate 2, von dem ich ein riesen Fan bin, habe ich in meinem Leben zweimal, vielleicht zweieinhalb Mal durchgespielt und habe es immer genossen von einer Story-Perspektive, aber hatte nie das Gefühl, ich versinke jetzt wirklich in dieser Welt. Und das liegt nur daran, dass ich eine große Party habe und dass ich nicht einen einzelnen Helden steuere und dass ich nicht das Gefühl habe, es gibt diese eine Person in der Welt, die nicht nur repräsentativ für mich ist, das habe ich ja natürlich schon, sondern auch diese eine Person, die im Zentrum meiner Aufmerksamkeit steht. Ich glaube, es hat für mich auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Selbst wenn ich bei einem Partyrollenspiel meinen eigenen Helden definieren kann, habe ich trotzdem das Gefühl, dadurch, dass ich andere Charaktere steuere, tritt dieser eine Held in den Hintergrund. Und dadurch habe ich eben nicht mehr diese direkte Verbindung zu ihm und diese Identifikation vielleicht auch mit ihm, sondern viel eher das Gefühl, dass ich da eben als eine völlig abgehobene Person aus der Vogelperspektive eben auf einen Haufen Ameisen gucke, die ich halt rumscheuche. Aber in dem Moment kann ich mich ja selbst nicht verlieren. Weißt du, was ich meine? Sobald ich das Gefühl habe, dass ich selbst als Person existent bin, weil ich mehrere Leute steuere und offensichtlich ist, dass ich nicht mit einer von der rein nur affiliert bin, funktioniert es nicht mehr, sich komplett in dieser Welt fallen zu lassen. Das funktioniert nur, wenn ich einen Charakter habe, auf den ich mich beziehen kann und der auch immer Zentrum meiner eigenen Sicht ist. Ja, das ist auch völlig nachvollziehbar. Ich glaube, der einzige Unterschied, den wir beide da machen, ist einfach, für mich ist das nicht so wichtig. Also, ja, stimmt, ja. Also ich glaube, das Ding ist, du würdest halt sagen, in dem Moment, in dem du halt diese Immersion nicht mehr hast, wird ein Spiel vielleicht nicht unbedingt qualitativ schlechter, aber du nimmst es auf jeden Fall anders wahr, als wenn es Immersion hätte. Ja. Bei mir ist es halt umgekehrt. Also was ist halt umgekehrt? Bei mir ist halt so, Immersion ist toll, aber solange ich das Gefühl habe, ich habe an sich trotzdem etwas sehr Konsistentes, auch wenn ich genau weiß, dass ich in dem Sinne ein Externer bin, macht mir dieser Unterschied nicht so viel aus im Spielspaß, sag ich mal, den ich dadurch habe. Das heißt, solange ich ein Partyrollenspiel habe, wo ich das Gefühl habe, die ganze Party ist an sich, passt auch noch super gut in die Welt, habe ich trotzdem das Gefühl, das Spiel macht vieles richtig und es macht mir trotzdem Spaß. Also ich glaube, das ist so der Hauptunterschied, wie wichtig wir Immersion eben für uns als Spieler ist, für den Spielspaß. Und ich glaube da eben, dass es da bei dir ziemlich größeren Unterschied macht als bei mir einfach. Ja, wobei ich das nicht so genau weiß. Also ich meine, in dem Sinne ist es ja wiederum, ist halt die Frage, wie man eben Immersionen definiert. Also wenn wir jetzt quasi sagen würden, das, was du als externe oder was wir jetzt für unseren Podcast, für unsere Diskussion hier als externe Immersion bezeichnen, das ist ja für dich in dem Sinne schon keine Immersion mehr. Wenn man jetzt aber mal nur für die Theorie, nur für den Moment, fürs Gedankenspiel annimmt, das wäre doch noch Immersion für dich, dann wäre sie für dich ja trotzdem wichtig, weil du ja die Verbindung zur Welt trotzdem brauchst. Also was wäre denn mit einem Spiel zum Beispiel, wo du eben auch diesen Zugang nicht hast, also wo die Welt eben für dich nicht glaubwürdig geschlossen oder sonst irgendwas wirkt, wo du wirklich anstatt zumindest mit der Taucherbrille quasi in die Blase hineinzugucken, wirklich einfach da drüber stehst mit einem gewissen Abstand und drauf runter guckst. Das wären jetzt ja zum Beispiel RTS-Spiele. Ja, bei RTS bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher manchmal, weil bei RTS habe ich ja immerhin noch mehr das Gefühl, du bist ja derjenige, der wirklich die Befehle komplett erteilt. Der Ausgang der Schlacht ist ja nicht vorherbestimmt in dem Sinne. Also in einem japanischen Rollenspiel zum Beispiel weiß ich schon ganz genau, der Charakter wird genau diese Wendung nehmen. Diese Charaktere werden, es wird schon vorbestimmt, wer überleben wird, wie das Ende sein wird und so weiter. Natürlich kannst du Game Over gehen, aber in einem Strategierollenspiel hast du gefühlt immer noch das Gefühl, in einem RTS ist es immer noch du, der wirklich die Hauptentscheidung für deine komplette Armee trifft. In dem Sinne ist es natürlich schon ein anderes Gefühl, wirklich als Commander da zu sein, der seine Truppen komplett ausrichten ja, stimmt, muss. du bist ja vom Prinzip her doch schon repräsentiert in der Welt. Das Ja. stimmt natürlich. Du hast ja Weil quasi alle deinen Soldaten Befehl. erwarten ja deine Befehle. Sie machen ja nichts ohne dich. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, du hast recht. Ja, das hab ich gerade gar nicht bedacht. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, jetzt wo du es auch sagst, fällt mir auch auf, dass ich zum Beispiel dieselbe eigentlich doch auch sehr viel Immersion empfinde, wenn ich zum Beispiel Anno spiele. Ich habe gerade mal wieder angefangen, Anno 1404 zu spielen. Bin wieder super begeistert. Und da ist es ja letztendlich auch so, du bist ja das Zentrum. Also du wirst ja angesprochen vom Spiel als derjenige, der zuständig ist. Und selbst wenn man jetzt quasi, da könnte man dann jetzt quasi argumentieren, dass man sagt, in dem Moment kommt das Spiel aus seiner Blase Zu raus. dir, Und genau. spricht dich persönlich in deiner eigenen Welt an. Das hatten wir ja vorhin auch schon, als du, wie hieß es Ja, nochmal? King of Dragon Pass habe ich ja schon mal im Genau. Tasty erwähnt, wo man eben als Stammesoberhaupt eben dieses ganze Dorf führen muss. Dann kommen die Leute zu dir, erbitten um Audienz, du musst entscheiden. Und in dem Moment hast du da wirklich das Gefühl, das Spiel tritt an dich heran und du musst ihnen helfen. Also es ist nicht so, du Ja. gehst in die Spielwelt rein, sondern die Spielwelt kommt zu dir heraus. Und in dem Moment fühle ich mich als Spieler zum einen in der Welt, aber zum anderen habe ich auch das Gefühl, das Spiel kommt um mich herum. Also das Spiel spricht mich durch den Bildschirm an und sagt und fragt mich, was sie zu tun haben sollen. Und in dem Moment ist das natürlich für mich auch wieder Immersion. Also Ja gut, klar, weil du da natürlich dann auch wieder direkt angesprochen wirst. Da bist du dann ja zwangsläufig du, weil es nicht mehr so ist, dass du repräsentiert wirst durch einen Avatar, sondern du bist wirklich du selbst. genau. Dein realweltliches Ich, auch wenn du natürlich dann theoretisch im Spiel General bist oder sonst irgendwas. Vom Prinzip her wirst du ja schon direkt angesprochen und nicht indirekt durch einen Ich Avatar. meine, natürlich könnte man auch sagen, auch in einem Final Fantasy muss ich den Leuten Befehle geben, aber du hast da nicht das gleiche Gefühl von Befehle geben. Du hast das Gefühl, du spielst ihre Story so ein bisschen nach. Eigentlich ist alles schon prädeterminiert in dem Sinne. Also. Ja, vor allem ist es halt nochmal was ganz anderes, weil ja da, wie gesagt, das ist ja so eine Art indirekte. Ja. Weil, also wenn quasi du Befehle geben sollst, dann ist es ja trotzdem so eine indirekte Art von Befehl geben. Du hast eher das Gefühl, der Befehl kommt aus ihnen selbst heraus, wohingegen dich ein Strategiespiel ja persönlich anspricht. Wohingegen ja Soldaten persönlich sagen, Commander, ne, zum Beispiel, es gibt ja auch immer wieder, du klickst eine Einheit ein und da gibt es einen kleinen Spruch. Das ist ja vom Prinzip her das Einfachste, was es gibt, aber trotzdem, wenn die dann sagen, wir warten ihren Befehl, Commander, wirst du ja trotzdem du direkt angesprochen. Vom Prinzip her ist es ja so, dass das Strategiespiel in dem Moment quasi die Fourth Wall so ein bisschen bricht. Weißt du, der Übergang zwischen Realität und Spielwelt eben. Wobei natürlich, ich glaube, dass in dem Fall, vom Prinzip her ist es ja nicht unbedingt erstrebenswert, diese vierte Wand zu durchbrechen, weil eben der ja schon eine klare Unterscheidung sein muss. Die Gefahr ist natürlich beim Strategiespiel relativ gering, dass du wirklich komplett in diese Welt versinken kannst, weil es ja eh schon so artifiziell ist durch das, was du da tust. Ich meine, das gibt's halt nicht, ne? Du sitzt halt nicht irgendwie in einem Luftschiff 3000 Kilometer über der Handlung und kannst mit Klicks von der Maus halt Truppen verschieben. So, das ist ja sowieso schon wie relativ artifiziell ist. Aber da ist es wiederum ganz interessant. Das ist ja sowieso noch die nächste Frage. Wie funktioniert Immersion? Wir haben jetzt natürlich über den Avatar zum Beispiel gesprochen, über die Spielwelt, aber wie funktioniert es auch über Technik? Ist jetzt die Frage, müsste nicht eigentlich, wenn man sagt, dass die Immersion hauptsächlich über eine konsistente und vor allem in sich geschlossene realistische Welt funktioniert, also realistisch nicht im Sinne von realistisch unserer Welt angepasst, sondern realistisch, dass sie innerhalb ihrer eigenen Grenzen logisch funktioniert und realistisch scheint, müsste sie nicht eigentlich möglichst gut versuchen oder das Spiel möglichst gut versuchen, die Mechanik zu verstecken, damit eben der Avatar und die Welt im Vordergrund stehen und dich eben quasi hineinziehen können, wohingegen die Mechanik ja eigentlich rausbringt. Was jetzt natürlich beim Strategiespiel genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Beim Strategiespiel ist die Mechanik nicht nur der Kern, sondern 90% des Spiels. Alles andere ist ja relativ irrelevant. Strategiespiele erzählen relativ selten eine Geschichte und wenn doch, dann sind es ja auch eher trotzdem Backdrops, sagen wir jetzt mal eine Ausnahme, wie zum Beispiel Warcraft 3. Ist eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Normalerweise ist so eine Geschichte ja eher Backdrop für die einzelnen Schlachten. Beziehungsweise, oder es gibt eben keine lineare Geschichte, sondern du hast eben sowas wie die Total War-Serie, in der du normalerweise einfach ein großes Gebiet eroberst, was vollkommen non-linear verläuft und nur davon abhängig ist, wie du selbst handelst. Ist halt die Frage, wie ist das zum Beispiel bei einem Strategiespieler, wie ist es allgemein? Was für einen Einfluss hat die Mechanik auf Immersion? Kann sie brechen oder kann sie auch beitragen vor allem? Also ich denke immer, dass Mechanik grundlegend auch immer wichtig ist in dem Sinne, wie authentisch die Welt an sich ist. Also du kannst es ja eigentlich komplett trennen, Mechanik und Authentizität. Also eine Welt, in der es eben, wie erkläre ich das jetzt am besten? Das ist schwierig. Verstehst du, was ich meine? Ohne eine Mechanik, die zum Setting passt, funktioniert auch keine Immersion. Ja, aber das wäre ja in dem Sinne wieder, das ist jetzt ja in dem Sinne noch ein vordergründiger Grund für Immersion oder nicht Immersion, der jetzt ja letztendlich, also die Frage, die ich quasi meinte, war letztendlich, also das, was du meinst, ist natürlich richtig. Grundlegend kann keine Immersion entstehen, wenn die Mechanik zum Beispiel völlig komisch wirkt für das Setting. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, einfach merkwürdige Mechaniken hast, die eben nicht in die Welt passen oder eben auch einfach merkwürdige Bedienungen hast, die dich immer rausreißt. Das ist ja aber quasi davor. Wenn du schon Mechanik hast und die Mechanik auch in die Welt passt, ist ja trotzdem noch die Frage, wie vordergründig darf sie sein. Also weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wie ich jetzt gerade gesagt habe, normalerweise tritt Mechanik in den Hintergrund, wenn ich Skyrim spiele. Das Spiel hat eine relativ intuitive Steuerung, zumindest mit Maustastatur. Über die Steuerung mit dem Controller kann ich nicht wirklich reden. Ich weiß, dass da einiges an Kritik gab. Ja, die Steuerung ist eigentlich auch im Controller eigentlich auch ganz okay. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl mit Maus und Tastatur, dass ich nicht ein einziges Mal drüber nachdenken muss, was ich da gerade mache. Wenn ich zuschlagen will, klicke ich mit der Maus, aber da muss ich nicht ein einziges Mal drüber nachdenken. Das ist etwas, ein reiner Automatismus. Da liegt die Mechanik in dem Sinne komplett begraben. Es gibt Knöpfe, das sind wenig, also sind Knöpfe, die nicht so wahnsinnig viele sind, sodass sie mich rausbringen würden. Relativ wenige, die ich intuitiv bedienen kann, sodass ich nach 20 Minuten Einarbeitungszeit vom Prinzip her nicht mehr daran denke, was ich da tue und alles einfach in so einem Flow ist und flüssig läuft. Das ist aber sowieso die Grundvoraussetzung, die du haben musst. Aber du kannst ja so eine Mechanik auch haben, wie zum Beispiel im RTS, die wesentlich komplexer ist als einfach nur WASD, Maustasten und 1, 2, 3 plus ein paar Hotkeys, auf denen du deine Lieblingsspells und Waffen hast. Bei einem Strategiespiel allein mit Mikromanagement ist es ja wesentlich, musst du wesentlich mehr auf diese Mechanik halt auch achten. Da musst du wesentlich mehr auf Tastenkombinationen achten, auf Klicks, auf Menüs, alles ja Sachen, die nicht in die Spielwelt hineinziehen. Ich meine, es gibt ja nichts, was schlechter für Immersion ist als ein Menü, würde ich behaupten. Das ja nur Text ist und Bildschirmfenster quasi. Also das meine ich quasi damit. Weißt du, was ich meine? Also klar, grundlegend hast du natürlich recht. Also Mechanik und Immersion kann man in dem Sinne nicht trennen, als dass Mechanik halt eben nicht gegen die Welt sein darf. Sonst kann keine Immersion zustande kommen. Aber ja, das ist sowieso Grundvoraussetzung. Aber es ist halt immer so die Frage, also ich kann das schon nachvollziehen, wenn du sagst, RTS ist natürlich von der ganzen Steuerung sehr viel komplexer, genauso wie ein FIFA einfach eine sehr viel komplexere Steuerung hat oder ein Beat'em Up eine sehr viel komplexere Steuerung hat als Skyrim zum Beispiel. Aber ich meine zum Beispiel Dark Souls. Dark Souls ist kein Spiel, das jetzt unfassbar viele Tasten benutzt, aber trotzdem du am Anfang relativ stark trotzdem auf die Mechanik achten musst. Also ja, und ich trotzdem Immersion fühle. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass Dark Souls eben von seinem Setting, das ist vielleicht genau das, was ich meine, von Mechanik plus Setting. Klar ist es immer kacke, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist Mechanik in dem Sinne, dass du den Controller bewegen musst. Aber andererseits, ein Spiel, das, sag ich mal, so unforgiving ist wie Dark Souls, dadurch, dass du die Mechanik auch so anpasst, dass jeder falsche Knopfdruck eben dein Tod ist, ist es vergleichbar ja eigentlich mit der Spielfigur. Wenn die Spielfigur einfach im falschen Moment den Schild runternimmt, dann bist du halt tot. Ja, okay. Und wenn du in dem Moment halt die Tasse loslässt, dann bist du tot. Also das ist ja, in dem Sinne ist dann der Controller die Verlängerung, die Komplexität der Steuerung durch die Mechanik ist in dem Sinne die Verlängerung des Spielerlebnisses in Dark Souls, würde ich zum Beispiel sehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also du meinst quasi, dass es auch eine andere Variante gibt. Nicht nur die Variante, dass Mechanik komplett in den Hintergrund tritt und du sie quasi intuitiv benutzen kannst und nicht mehr drüber nachdenken musst und deswegen quasi in der Spiele versinkst, sondern dass im Rückschluss quasi auch so sein kann, dass die Mechanik zwar schon vordergründig ist, aber als Teil der Spielwelt wirkt. Also die Mechanik ist so gut gemacht, dass du das Gefühl hast, es ist halt Teil der Spielwelt. Ja. Das heißt also, wenn du eben bei der Mechanik versagst, versagt ein Teil der Spielwelt, aber auch realistisch gesehen, weil, wie du schon gesagt hast, du hast da das Schild unten in dem Moment, weil du halt gerade angreifen wolltest und wirst getroffen. Naja, das ist ein relativ guter Punkt. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so in dem Sinne drüber nachgedacht. Weil grundlegend erscheint das ja schon relativ sinnvoll, dass es auch so sein kann, dass eben die Mechanik innerhalb des Universums des Spiels eben wiederum einen richtigen Platz einnimmt. Also das wäre quasi jetzt so die Mischung aus Beat'em Up und Skyrim so ungefähr. Also natürlich jetzt nicht von den Genres her, was ja völlig bescheuert ist, aber von den Prinzipien her. In Skyrim, das eben immersiv funktioniert, weil es eben wenig Steuerung hat, die irgendwie auch relativ einfach zu beherrschen ist, sodass man nicht groß drüber nachdenken muss. Und auch allgemein recht einfaches Spiel ist, sodass man nicht besonders genau sein muss mit der Steuerung. Schwung zu viel oder ein Block zu wenig macht kaum einen Unterschied im Spiel. Und dann eben Gegensatz dazu eben Beat'em-ups, die halt eben keinerlei Welt präsentieren oder keinerlei Story präsentieren, in der du versinken sollst, sondern nur über die Mechanik funktionierst. Und Dark Souls eben etwas, das in dem Welt, das zwar eine große, funktionierende, geschlossene Welt präsentiert, in der aber die Mechanik ihren Platz hat. Das ist natürlich eigentlich der Idealfall, würde ich jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke und es gerade so ausspreche, würde ich behaupten, das wäre quasi der Idealfall, eine Mechanik, die zwar schon durchaus prominent ist und dadurch auch anspruchsvoll, aber gleichzeitig als Teil der Spielwelt gilt. Das ist sowieso eigentlich ein relativ gutes Beispiel bei Dark Souls, weil Dark Souls eben auch mit seinen ganzen Mechaniken, auch die Mechaniken, auf die der Spieler in dem Sinne nur einen indirekten Einfluss hat, sehr gut funktioniert. Oft ist ja auch zum Beispiel dieser Bruch, wir haben vorhin schon kurz darüber geredet. Ja, genau, Online-Spiele. Also die Online-Komponente von Dark Souls, da habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt einfach die Online-Komponente, sondern das ist Teil dieser Welt. Und es funktioniert auch Richtig. innerhalb der Welt, logisch erklärbar ist, warum man invaded werden kann. Und warum diese Leute einem zum Beispiel auch was Böses wollen. Das ist ja auch wirklich das ganze Covenant-System, das ja quasi auch für PvP und PvE gedacht ist. Aber es gibt ja auch PvP-Covenants, die zum einen Invader, also Leute, die in andere Welten eindringen und die Spieler dort töten, egal für Humanity, für Seelen, für was auch immer, gibt es ja auch wieder Covenants, die eben dafür, die eben diese Leute jagen, die das tun. Von daher gibt es eine sehr kohärente Erklärung für das komplette Online-PvP- und PvE-System in der Welt. Also alles, was in dem Sinne artifiziell ist. Kampf gegen die Umwelt und Kampf gegen andere Spieler wird innerhalb des Spiels komplett kohärent erklärt, sodass du nicht ein einziges Mal das Gefühl hast, jetzt passiert hier gerade etwas, jetzt bin ich gerade in einer Lobby. Genau, du hast nicht das Gefühl, jetzt kommt Multiplayer, Genau. sondern du hast einfach das Gefühl, es ist einfach Teil des der ganzen Spielerfahrung. Das Und stimmt natürlich, ja. Das ist natürlich echt bei Dark Souls quasi das perfekte Beispiel, wie es eigentlich ideal läuft. Also du hast eine Mechanik, die zwar präsent ist, aber Teil der Spielwelt und deswegen schon wieder überhaupt nicht mehr stört bei der Immersion, die du quasi empfindest. dementsprechend Hut ab From Software. Ja, echt mal, das muss ich auch sagen. Es ist natürlich mal wieder ein bisschen traurig, dass das Ende des Liedes quasi eine Lobeshymne auf Dark Souls ist. Aber gerade in der Hinsicht, auch Dark Souls hat seine Fehler, um das jetzt nochmal kurz zu betonen, durchaus. Aber das ist tatsächlich wirklich extrem gut gemacht. Ist natürlich jetzt die Frage, eigentlich haben wir uns natürlich jetzt wiederum da schon wieder einer, so ein bisschen auch der Idee genähert, dass man auch eine rein mechanische Sicht auf die Dinge haben kann und trotzdem noch als Immersion bezeichnen, ne? Ja gut, das ist ja nicht die, also wir ist ja nicht die reine Mechanik. Ich meine, Nee, nee, in dem natürlich Moment, nicht. in dem eben dem Dark Souls natürlich wieder ein relativ stark vordefinierten Charakter hätte, wäre es für mich auch wieder schwierig, das wirklich in dem Sinne als Immersion zu bezeichnen, weil ich dann wieder nicht drin wäre. Das stimmt, wobei andererseits, das ist jetzt auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, den wir vorhin vielleicht schon besprechen sollen, das haben wir vorhin ein bisschen vergessen. Wie ist es denn eigentlich überhaupt mit Entscheidungen in Spielen? Das ist jetzt ja, sagen wir mal, eine halbwegs neue Ja. Entwicklung. Ein Mass Effect, das jetzt so plakativ sagen wir jetzt mal, als Posterboy für diese ganze Entscheidungsfreiheit und Entscheidungen in Spielen treffen gilt, obwohl es beileibe nicht das erste war, um das jetzt auch nochmal zu sagen, trotzdem halt als sehr gutes Beispiel dafür gilt, war ja quasi eins dieser Spiele, das wirklich im großen Stil darauf aufmerksam gemacht habe, wo Leute gesagt haben, das wird das Rollenspielgenre grundlegend verändern, weil ab jetzt Entscheidungen sein müssen, um eben mit sowas wie Mass Effect mithalten zu können. Jetzt muss es quasi sein, dass du einen Dialog-Tree hast, also wie nennt man das im Deutschen? Ein Dialog. Also du hast ein Dialogbaum, weiß ich. Ja, Dialogbaum klingt so komisch, aber nee, egal, alle Alle verstehen, was wir wissen, was wir meinen. meinen, ja. Genau, also wenn man quasi einen Dialogbaum hat, in dem du eben verschiedene Möglichkeiten hast, auf Fragen zu reagieren und dadurch deinen Charakter zu individualisieren, wie ist es denn jetzt dann heutzutage mit Spielen, die einen komplett stummen Charakter haben, der diese Möglichkeit nicht hat, dessen einzige Interaktionsmöglichkeit quasi ein vorgegebener Dialogpfad ist, den er mit anderen Leuten hat, in denen er selbst auch gar nicht, sagen wir mal, auditiv dargestellt wird. Es gibt ja auch viele Charaktere, die einfach schweigen. Auch im Skyrim ist das ja zum Beispiel so. Auch da hast du Auswahlmöglichkeiten in ganz großen Anführungsstrichen. Auch da hast du ja quasi gewisse Möglichkeiten, die meistens nur für ich nehme Quest an oder ich nehme Quest nicht an, beschränkt sind. Aber trotzdem spricht dein Charakter selbst ja nie, auch wenn er ja spricht, aber er wird nie Vertont, ja. synchronisiert. Also er wird nie vertont, genau. Du könntest es höchstens vorlesen, wenn du willst. Dann hast Dir selbst laut, damit du das Gefühl hast, du sprichst es auch. Nur kurz dazu. Ich meine, da ist ja auch da ist ja auch ganz interessant das Kinect-Add-on, dass du deine Drachensprüche selbst sagen rufen Stimmt, kannst. du kannst Fußradar in dein Headset brüllen und dann macht er Fußradar in dem echten Ding. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt kommt mir, ich habe fast das Gefühl, dass das eine Art von Virtual Reality ist, die ein paar Stufen übersprungen hat. Ich glaube, wenn du jetzt ein Oculus Rift Ja. aufhättest und Darauf wollte ich eh noch zu sprechen. Ja, das können wir gleich auch noch machen. Aber wenn du jetzt ein Oculus Rift auf hättest und auch grundlegend alles dafür getan hast, dass du wirklich, also ich habe das Gefühl, obwohl wir in der Spielwelt versinken, haben wir trotzdem im Hinterkopf das Bewusstsein, dass das, ne, also die klassische Trennung zwischen Videospiel und Realität, die ja auch immer in der Killerspieldebatte immer wieder relevant wird, die Trennung zwischen dem, was auf dem Bildschirm passiert und was Realität ist. Die Trennung, die hat man ja letztendlich immer relativ präsent, auch wenn sie unterbewusst ist und wenn man auch durch Immersion sehr gut in so einer Wir wissen Spielwelt immer noch, dass es versinkt. ein Monitor ist. Wir wissen auch, dass es ein Spiel ist. Also Und das Problem ist, glaube ich, dann, dass das eine Art von Eingriff ins Spiel ist, der uns dann schon wieder so realistisch vorkommt, dass die Diskrepanz zu groß ist. Weißt du, was ich meine? Also der Sprung ist zu groß von normaler Immersion, Maustastatur, Bildschirm und Headset hin zu jetzt rede ich tatsächlich und die Spielwelt reagiert auf mich, während ich rede. Also weißt du, ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt, deswegen spreche ich jetzt gerade rein aus dem Eindruck heraus, der sich mir irgendwie quasi ergibt, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich hier sitzen würde und wirklich Fußball da brüllen würde, würde das sogar ehrlich gesagt anti-immersiv wirken auf mich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du das mal ausprobiert? Ich habe ja keinen Kinect. Also ich habe keinen. Stimmt. Keine Ahnung. Dann müssen also wir mal ein paar einschlägige Freunde von uns fragen, von denen ich weiß, dass sie Kinect haben. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass jetzt mal Zukunftsmusik, ich in einem Partyrollenspiel, in dem Moment, in dem ich sozusagen als ein völlig leerer Charakter ich bin, und mich wirklich in dem Sinne, also Kommunikation ist ja auch etwas, was glaube ich dann auch immer wichtiger, also immer wichtiger wird in dem Sinne, wie zum Beispiel, weiß nicht, Persona oder so, wo du wirklich so Social Links im Spiel aufbaust, in dem Moment, in dem du wirklich als du soziale Kontakte knüpfen und auch pflegen musst, in dem du wirklich, also in dem die KI auch versteht, was du sagst und darauf entsprechend reagieren kann, glaube ich, dass das für mich schon extrem immersiv funktionieren würde. Natürlich ein reines Fußradar ins Kinect rufen, natürlich nicht. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem ich wirklich mit der KI mich verständigen und sie da auf das, was ich wirklich sage, reagieren kann, ich glaube, das wäre Immersion pur für mich. Natürlich, aber wie gesagt, aber so glaube ich, nicht, das meine ich halt gerade. Also gerade dieses Kinect-Fußradar hat eben ein paar Schritte übersprungen. Das wirkt halt noch zu gimmicky. Das ist halt noch. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, es ist ja auch letztendlich auch gimmicky, aber es ist halt ein sehr cooles Gimmick. Aber wie gesagt, das Gimmick wirkt halt nur in Verbindung mit anderen Gimmicks. Und das wäre zum Beispiel Oculus Rift. Wobei jetzt natürlich diskutabel wäre, ob Oculus Rift wirklich nur ein Gimmick ist. Das ist es garantiert nicht. Aber so grundlegend wirkt es nur in Verbindung mit anderer Peripherie, die wir noch nicht haben. Also losgelöst von allem anderen. Unsere normale Erfahrung, die wir mit Videospielen haben, plus ein Fußradar in ein Headset brüllen, funktioniert, glaube ich, nicht. Da fehlen noch ein paar Zwischenschritte. Zum Beispiel ein Oculus Rift. Zum Beispiel Oculus Rift mit 3D-Grafik und solche Geschichten. Weißt du, also Bis ich an dem Punkt bin, dass ich das Gefühl habe, ich muss nur mit dem PC reden und er versteht mich, müssen noch ein paar Zwischenschritte getan werden. Also ich glaube jetzt, wenn wir auf Oculus Rift zu sprechen kommen, wir haben... Nee, warte, ich wollte noch kurz auf eine Sache noch, da sind wir nämlich vorhin, weil du gesagt hast, du wolltest kurz einwerfen. Worauf ich vorhin erstmal noch kurz hinaus wollte, so eine Frage, die ich dir stellen wollte, ist jetzt die Frage, wie ist es denn, wenn man einen Charakter hat, den ich individualisieren kann, nicht nur durch Erscheinung und nicht nur durch Skilltree oder irgendwelche anderen, in dem Sinne artifiziellen Dinge, sondern durch direkten Einfluss auf Entscheidungen. Wie ist es mit einem Shepard, dem ich die Entscheidung in den Mund lege? Wie ist es auch mit einem Geralt, der natürlich jetzt in dem Sinne, ja, Geralt passt nicht rein, also lassen wir den mal raus. Aber der Unterschied zwischen einem Charakter, den ich mit mir selbst fülle, der aber in der Spielwelt keinerlei große Möglichkeit hat, seine Charakterzüge auch wirklich zu äußern, im Vergleich zu einem Charakter, den ich auch mit mir selbst fülle, mit dem ich aber auch die Möglichkeit habe, weiterhin seinen Charakter zu definieren und auch das in der Welt wahrnehmen lasse. Also bei einem Shepard ist ja auch klar, der wird ja auch in seiner Welt wahrgenommen aufgrund seiner Entscheidungen. Meinst du, das ist relevant? Das ist wichtig? Trägt das mehr zur Immersion bei? Ist das vielleicht kontraproduktiv? Ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, bei einem Shepard ist es manchmal sogar ein bisschen kontraproduktiv, die Immersion, weil ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich mich wirklich gut mit dem jungen Mann identifiziere und dann kriege ich 3 vorgefertigte Antworten vorgesetzt und habe das Gefühl, keine von denen repräsentiert ansatzweise, was ich gern sagen würde. Und in dem Moment macht es Klick und ich weiß, das ist nicht mein Charakter. Also das ist irgendwie, deswegen habe ich so das Gefühl, es kann sogar manchmal kontraproduktiv wirken, wenn man Entscheidungen zu treffen hat. Oder seinen Charakter durch Entscheidungen ausformen kann. Also an sich würde ich ja schon sagen, dass Entscheidungen, also die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, auf jeden Fall für mehr Immersion sorgt. Das Problem ist natürlich, dass das System, was wir momentan haben, also das ist ein rein mechanisches Problem, dass wir einfach momentan auf vorgefertigte Antwortmuster zurückgreifen müssen. Also wir können nicht komplett unsere Entscheidung treffen, wie wir sie haben wollen, oder genau das sagen, was wir sagen wollen. Das ist ja genau das, was ich ja vorhin gesagt habe. Ist ja eben der Wunschtraum, irgendwann wirklich einfach nur in den Bildschirm oder einfach nur was zu sagen, also ohne vorgefertigte Sätze, sondern einfach wirklich nur was, das zu sagen, wie du als normaler Mensch einfach so reden würdest, und der Computer würde dich verstehen und darauf reagieren. Ja, also in dem Moment ist dann das, allein das Prinzip Entscheidung trägt auf jeden Fall Immersion bei, aber die Art der Umsetzung, die wir momentan haben, ist einfach technisch noch nicht so weit, dass sie komplett immersiv wirken kann. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, sehr gut ausformuliert irgendwie. So genauso empfinde ich das nämlich auch. Also das ist, wie ich dir gerade schon das Beispiel mit Shepard und Mass Effect gegeben habe, hast du nämlich eben so, auch zwangsläufig dann Situationen, in denen du eben nicht das sagen möchtest in der Spielwelt, was dein Charakter gerade als Auswahlmöglichkeiten hat zu sagen. Und dann, wie gesagt, kommt halt dieser Punkt, wo du super schnell wieder aus der Welt raus bist und klack, okay, das bin ich mir ich. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch noch nicht so viele, zumindest ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, noch sehr wenig Spiele gespielt, wo ich einen leeren Charakter habe, den ich mit mir fülle und Entscheidungen treffen kann. Also ich meine, als jemand, der fast nur JRPGs spielt, die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, willst du den Boss wirklich besiegen oder nicht? Und du sagst natürlich ja, weil wenn du nein drückst, dann stellt er die Frage nochmal. Also dementsprechend habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Erfahrung damit. Also Mass Effect habe ich nicht gespielt. Bei Witcher ist es, wie gesagt, durch den Fakt, dass Geralt halt schon so vordefiniert ist, für mich ein bisschen schwierig, da wirklich komplett meine Entscheidung zu treffen. Ich glaube wirklich, King of Dragon Pass ist wirklich das das Spiel, wo ich wirklich am meisten sagen würde, da habe ich wirklich viele Entscheidungen treffen müssen, die extrem heftige Konsequenzen teilweise hatten und ich auch teilweise mein ganzes Dorf ins Verderben gestürzt habe und so weiter. Und das ist wirklich das Spiel, wo es, glaube ich, am ehesten ist. Und da sind zumindest natürlich auch teilweise wirklich sehr viele Möglichkeiten. Also natürlich gab es auch Situationen, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es keins, was ich am ehesten finde oder am ehesten tun würde. Das Problem ist auch, dass natürlich das auch daran lag, dass einfach Politik in dem Sinne es meistens kein genaues, falsches, richtig gibt. Also es gab halt keine Antwortmöglichkeit, die sagen würde, oh, das ist jetzt genau perfekt, sondern du hast immer gedacht, so, oh, das hat Nachteil, das hat Nachteil. Aber das hat eben auch zur Immersion beigetragen. Aber klar, ich verstehe schon, was du meinst, in dem Sinne, wenn du relativ wenig Möglichkeiten hast und dann wirklich gar keine wirklich zu dir passt, in dem Sinne, dann ist es natürlich wirklich sehr schwierig. Ja, wobei natürlich auch sowieso, das ist natürlich auch wieder ein relativ guter Punkt, wo du das gerade angesprochen hast, King of the Dragon Pass, wobei natürlich auch in dem Sinne quasi das Regelwerk wichtig ist. Also in dem Fall ist es ja so, dass du dich auch nicht aus der Welt rausgerissen fühlst, wenn es nur 3-4 Antworten geben würde, weil eben das Anführen eines Stammes und diese Art von Politik eben ein gewisses Regelsystem vorlegt und auch nur gewisse logische Zusätze zulässt. Du denkst also da auch nicht nur an dich als Person, sondern auch eben an das, was irgendwie vielleicht ja gut, ich meine, das tust du ja letztendlich bei Mass Effect auch, aber Mass Effect ist natürlich was anderes. Also bei King of the Dragon Pass, wenn halt steht, greifen den anderen Stamm an, ja, nein, Diplomatie, Handeln, was auch immer. In dem Sinne, ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt quasi... Nee, also das ist eher, es ist dann eher sowas wie, keine Ahnung, wir haben irgendein religiöses Vision oder irgendwie sowas. Die sagen, wir müssen so und so viele Kühe opfern und sonst würden wir das machen. Dann kommt der andere Berater und sagt, nee, das sollen wir nicht tun. Wir glauben doch eher an einen anderen Gott und so weiter. Und dann musst du entscheiden, sollen wir Kühe opfern? Ja. Wenn ja, wie viele? Sollen wir es doch nicht tun? Aber dann ist die Möglichkeit, dass du die Götter erzürnst. Glaubst du überhaupt an diese Götterwelt in dieser Welt? Also bist du eigentlich ein Gläubiger in dem Sinne? Also das sind halt solche Entscheidungen. Ja, schon. Aber klar, das meine ich ja gerade so, weißt du, also in dem Sinne gibt quasi die Welt relativ logische Regeln vor und deine Entscheidungen basieren auf einem relativ einfachen und logischen, rationalen Prinzip, wohingegen es bei Mass Effect halt eher Gefühlsentscheidungen sind, die vor allem auch noch ausformuliert werden. Also die gute Entscheidung ist dann zum Beispiel, hey, nimm die Waffe runter, das ist cool, schlechte Entscheidung ist, Waffe runter, ich blast dir den Kopf weg und neutrale Entscheidung ist, blast ihm einfach selbst den Kopf weg. Und dann ist natürlich so eine Sache, weißt du, wenn du in der Situation damit anders umgegangen wärst, weil da gibt es eben nicht schwarz-weiß. Das ist ja das Problem sowieso, dass die meisten Spiele mit so einem Moralsystem auch überhaupt haben, dass eben Moral nichts ist, was wie Politik, wie ein Land führen oder wie Strategiediplomatie irgendwas anderes funktioniert, das Regeln hat, sondern Moral ist etwas, ein schwammiger Begriff, der halt nicht fassbar ist und der eben nicht mit Schwarz-Weiß funktioniert. Und eine moralische Entscheidung, die auf den ersten Blick schlecht wirkt, kann auf den zweiten Blick gut sein. Entsprechend ist es natürlich da auch wesentlich schwerer umzusetzen und dadurch auch quasi fast unmöglich, selbst wenn du 20 Antwortmöglichkeiten hättest, wirklich zu repräsentieren, was alles möglich wäre. War dementsprechend natürlich klar, natürlich, das ist natürlich ein etwas schwerer Vergleich, aber ja, gut, wir wolltest noch was zu Oculus Rift sagen. Ja, also ich glaube, was ja vorhin vielleicht noch nicht zur Sprache kam, ist ja auch, als du gesagt hast, was führt denn eigentlich mehr zum Immersion, was nicht? Da haben wir es ja auch von der Perspektive, also Third und First Person. Ja, stimmt, das war natürlich jetzt außerhalb der Diskussion, das kannst du vielleicht nochmal kurz recappen. Also wir haben es ja halt kurz recappen, und zwar Merlin war halt der Meinung, dass Immersion am besten funktioniert über First-Person-Shooter, oder First-Person-Perspektive, nicht? Also meistens ist es halt First-Person-Shooter, aber es geht vor allem um die Ego-Perspektive, im Gegensatz zur Third-Person-Perspektive. Und dementsprechend glaube ich halt auch, dass Oculus Rift zum Beispiel als ein peripheres Gerät, das sozusagen Immersion eigentlich noch stärker verstärken soll. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Dass Oculus Rift eigentlich auch meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht so gut mit Third-Person-Spielen funktionieren wird. Ganz einfach deswegen, weil Oculus Rift daraus ausgelegt ist, aus der Ego-Perspektive zu spielen. Ja, ehrlich gesagt, ich wollte sagen, das ist ja eigentlich per Definition so, dass es eigentlich ich stelle mir gerade überhaupt vor, würde es überhaupt sowas geben wie Third-Person-Spiele auf Oculus Rift? Nee. Also ich meine, theoretisch irgendwie macht das eigentlich ja gar keinen Sinn, weil dann ist ja der ganze Sinn von Oculus Rift ja unsinnig eigentlich, weil die Perspektive dann ja dieselbe ist, als wenn du vom Bildschirm sitzt. Also ich meine, die Bildschirme, die Monitore sind näher an dir dran, aber das macht ja keinen Unterschied, wenn die eigene Figur, die du steuerst, weiter weg ist. Also diese ganze Erfahrung, die wir ja schon damals, als wir das mal gepostet haben, als wir über Oculus Rift auch gesprochen haben, für alle, die das jetzt vielleicht einfach komplett vergessen haben, das ist die Virtual Reality Brille mit den zwei Monitoren, die man sich einfach aufsetzt und darüber quasi die Spielwelt erlebt. Als wir damals ja mal dieses Video von der Edge gepostet hatten, wo der eine Redakteur eben das Ganze benutzt und gesagt hat, oh, jetzt hatte ich gerade fast das Gefühl, ich bin hier gegen, ne? Ich bin durch eine Tür durchgegangen, aber ich musste kurz anhalten, weil ich kurz Angst hatte, ich stoße mir den Kopf. Das ganze Gefühl funktioniert ja nur, wenn deine Perspektive die der Spielfigur ist. Und Third Person macht ja über Oculus Rift dann in dem Sinne schon wieder gar keinen Sinn, klar. Was ich noch ganz interessant fand... Okay, das ist vielleicht eine andere Story, die mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt bis vor... Das war natürlich klar, Oculus Rift als Virtual Reality Maschine funktioniert nur mit Ego-Perspektive in dem Sinne. Aber mir ist dann vorher nie wirklich, hat mir nie mehr noch darüber Gedanken gemacht, dass ich einfach denke, was passiert, wenn wir irgendwann wirklich nur Virtual Reality haben? Haben wir dann keine Third-Person-Spiele mehr? Haben wir dann nur noch Ego-Shooter und Rollenspiele aus Ego-Perspektive? Keine vorgefertigten Charaktere mehr? Also ich glaube nicht, dass ich, also plötzlich finde ich diese Entwicklung doch nicht mehr ganz so toll, wie ich sie vielleicht vorher gefunden habe. Weil, ich meine, dann gäbe es da plötzlich vielleicht keine Spiele mehr wie Devil May Cry oder sowas, wo du einfach einen ganz coolen Haupt- oder einen vorgefertigten Charakter spielst, wo natürlich die Immersion nicht so groß ist, aber das Spiel trotzdem super viel Spaß macht. Also grundlegend, glaube ich, würde ich mir da gar keine großen Sorgen machen, dass es aber das, ich möchte jetzt gar keine große Diskussion machen, weil das eigentlich nicht dazugehört. Aber vielleicht kann man das dementsprechend in die Diskussion bauen, dass ich halt denke, klar, du kannst schon immer sagen, First Person auch mit der entsprechenden Peripherie hat mehr Immersion, aber das ist vielleicht eine der wichtigsten Aussagen, die ich vielleicht für mich treffen möchte, ist, Immersion alleine macht kein gutes Spiel für mich. Das bedeutet, also auch wenn es natürlich toll ist, dass Immersion immer besser werden wird und wie es immer immersiver geht, ein besseres Spiel macht es noch lange nicht. Also auch ein Spiel ohne Immersion kann ein besseres Spiel sein als ein Spiel mit Immersion. Ja, das ist, glaube ich, das ist grundlegend, glaube ich, auch richtig. Also ich bin auch jemand, der auch definitiv ein Spiel genießen kann, ohne Immersion, wenn der Rest halt stimmt. Also ich, wie gesagt, Immersion kann für mich viel gut machen, ist für mich auch wichtig. Aber jetzt, also ne, das lassen wir jetzt so stehen. Das stimmt auf jeden Fall auch, aber grundlegend heißt natürlich nicht, dass ich nicht trotzdem auch Spiele genießen kann, die nicht besonders immersiv sind und zum Beispiel über ihre Technik funktionieren oder einfach andere Dinge haben, die für sie sprechen und die mich halt interessieren und reinziehen. Dann kann ich halt auch quasi dieses Reinziehen und dieses Versinken in der Mechanik kann ich auch durchaus haben. Für mich ist natürlich trotzdem Immersion einfach ein Stück weit wichtiger. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen was zu Oculus Rift sagen, aber grundlegend hast du wahrscheinlich recht, das gehört eigentlich hier nicht mit rein. Über Virtual Reality werden wir vielleicht eh nochmal ein eigenes Thema haben. Nur am Rande erwähnen, falls das Leute interessiert, es gibt gerade derzeit einige Videos zum Oculus Rift mit einem anderen Peripherie-Device, das nennt sich Omni von Virtuix Omni. Das ist vom Prinzip her eine Art ein rundes Laufband mit einer kleinen Halterung, die auf Hüfthöhe ist, sodass man eben nicht außerhalb des dass man nicht aus dem Laufband rauslaufen kann. Und damit steuert man die Bewegung in Spielen. Das heißt, wenn man das Oculus Rift auf hat und innerhalb dieses Laufbands quasi ist, dann kann man ein Spiel quasi wirklich, also man kann rumgucken mit dem Oculus Rift und laufen, indem man wirklich selbst läuft. Das ist wohl so das, was derzeit am nächsten an Virtual Reality dran ist, was wir haben. Das ist auch so die Grenze, die für mich definitiv auch in der Zukunft wahrscheinlich überschritten werden kann. Wenn ich selbst laufen muss in einem Spiel wie Skyrim, dann weiß ich, dann spiele ich eine Stunde und da bin ich eine Stunde lang gelaufen. Und dann ist die Sache durch. Von daher glaube ich, so dauerhaft funktioniert das nicht. Aber nur einfach, wie gesagt, am Rande, wie ich verlinke das einfach nochmal in der Beschreibung, sodass ihr euch das einfach mal angucken könnt, wenn es euch interessiert. Aber dann würde ich auch sagen, ehrlich gesagt, hast du noch einen Punkt, den du noch gerne anbringen wollen würdest? Sonst würde ich sagen, sind wir eigentlich mit dem Hauptthema auch relativ erschöpfend durch. Also es gibt bestimmt noch Punkte, die man noch ansprechen könnte. Man könnte zum Beispiel auch noch natürlich noch diskutieren, inwiefern zum Beispiel Musik Einfluss auf Immersion hat, aber ich glaube, das ist auch wieder ein sehr, sehr schwieriges Feld und auch sehr subjektiv zu sehen. Also an sich zum Beispiel, also um es mal kurz anzureißen, würde ich halt sagen, ja bitte. An sich würde ich sagen, Musik kann gar nicht zu Immersion passen. Ganz einfach deswegen, weil wenn ich mich in einer Welt bewege, dann ist da einfach keine Musik. Ich laufe halt nicht in Skyrim rum und habe halt Kopfhörer drin. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich meine, für mich ist Musik nochmal was ganz anderes, aber Musik kann so viel Atmosphäre transportieren, dass es eben doch für mich in einem Skyrim zum Beispiel sehr viel zu Immersion beitragen kann, indem ich einfach ein besseres viel für die Umgebung an sich habe. Also ich meine, das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal für gute Spielemusik, dass sie eben die Atmosphäre und das Feeling des Ortes, an dem ich mich befinde, rüber transportieren kann, obwohl ich ganz genau weiß, es ist in dem Fall nur Begleitmusik oder nur Musik und nicht die Umgebungsgeräusche, die es da gibt. Mhm. Aber trotzdem, also ist vielleicht ein bisschen schwierig, das dann noch in die Immersion reinzufassen, weil ich eigentlich ja schon bewusst bin, dass das eigentlich Immersion bricht, aber für mich trägt es trotzdem, also gute Videospielmusik, sehr gut, sehr viel zu Immersion bei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du achtest wahrscheinlich nicht so sehr drauf. Ja gut, ich meine, bewusst drauf achten wirst du ja wahrscheinlich in einem Skyrim. Ich meine, ganz bewusst nicht, also ich stelle mich nicht hin und denke mir, oh, dieser tolle Track, aber... Ja, wollte sagen, weil das ist dann wirklich das ultimative Ende für Immersion, wenn du halt eben auf die Musik nur achtest. Grundlegend weiß ich gar nicht, also ich meine, grundlegend würde ich dir schon zustimmen wahrscheinlich, dass eigentlich ja Musik im Videospiel und Immersion Gegensatzpaar ist. Andererseits würde ich das gleich einschränken und sagen, dass das eigentlich nicht zwangsläufig der Fall sein kann, sondern dass es auch für mich Sinn machen würde, Immersion und Musik auf eine Stufe zu stellen. Also grundlegend kennt das, glaube ich, von jeder von uns, dass halt Musik auf eine sehr subtile und hintergründige Art und Weise sehr gut Emotionen erzeugen kann. Und ich glaube schon, dass da Musik unterstützend, wenn es eben auch gerade ein orchestraler Soundtrack ist. Ich glaube, was für mich wäre die Grenze, da haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, das wissen natürlich jetzt wieder die Hörer nicht, aber wir haben letztens schon mal drüber gesprochen, dass, welches Spiel war es denn, hast du gerade einen Soundtrack gehört und das war ein Soundtrack mit Vocals. Also da waren Final Fantasy 13-2. Genau, und da habe ich gesagt, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass Vocal Tracks für mich der absolute Immersionstod wären in einem Videospiel, weil spätestens, wenn Vocals dabei sind, ich mich ein Stück weit unterbewusst immer ein bisschen auf das konzentriere, was da gesungen wird und dadurch rausgezogen werde. Wohingegen ich sagen würde, ein orchestraler Soundtrack, der ja sehr einfach und subtil in den Hintergrund drücken kann, gerade wenn er nicht zu laut gemischt ist, sodass er quasi die restlichen Sachen übertüncht, sondern wirklich sich sehr gut quasi der restlichen Lautstärke des Spiels anpasst. Das hat einfach nur was mit technischem Mischen zu tun. Gerade dann kann ich mir, finde ich eigentlich, dann trägt er recht offensichtlich dazu bei, indem er einfach nur versucht, Emotionen noch zu unterstreichen, zu unterstützen. Also ich meine, stell dir in unserer echten Welt vor, wenn du irgendwo durch die Stadt läufst und es passiert irgendwas und durch Zufall hast du gerade auf deinem MP3-Player ein Lied, das dazu passt. Dann musst du zwar lachen, aber hauptsächlich, weil es eben gerade so gut passt und weil es irgendwie die Szene so gut unterstreicht. Also wir verbinden ja schon durchaus mit Musik sehr schnell Emotionen oder Wahrnehmung, sodass ich mir eigentlich schon gut vorstellen kann, dass es halt sehr unterstützen wird. Ich meine, es unterstützt auf jeden Fall, hast du ja auch schon gesagt. Ich glaube, das Wichtigste auch noch, ich glaube, es ist gar nicht wichtig, ob es jetzt ein Orchester ist oder was oder Vocals oder sonst irgendwas, sondern das Wichtige ist einfach, auch da will ich wieder die Unterscheidung machen zwischen westlichen Spielen und östlichen Spielen, worüber wir später eh nochmal genauer sprechen müssen irgendwann, dass Soundtracks in westlichen Spielen, die sehr viel subtilere Musik haben, also sehr viel mehr Ambience in dem Sinne, als zum Beispiel östliche Spiele, die dann doch sehr viel, wo die Musik dann doch noch mehr in den Vordergrund rückt. Also sie ist dann nicht nur Begleiter hinten dran, sondern die Musik spielt eine entscheidende Rolle in der Charakterisierung von Charakteren zum Beispiel. Ja gut, das stimmt. Kara-Themes sind natürlich, ja. Und dementsprechend ist natürlich auch zum Beispiel Musik zu Final Fantasy oder sonst was natürlich nicht unbedingt zu Immersion beitragen, aber weil dieses Spiel auch gar nicht Immersion sein will, meiner Meinung nach. Dementsprechend passt es dann wieder. Ja, das ist aber dann wiederum schwierig, weil ja quasi das Spiel deiner eigenen subjektiven Definition nach nicht immersiv ist in dem Sinne, aber für mich zum Beispiel wäre es das ja. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass für mich Musik immersiv sein kann, weißt du? Also ja, aber ich glaube, deswegen ja die Unterscheidung, die ich mache, es kommt auch daran, was für Musik du im Hintergrund laufen hast. Also zum Beispiel eine Musik von ein Character-Theme aus Final Fantasy ist nicht, ich meine, wenn man ehrlich ist, hat Skyrim ein richtig memorable Theme und das ist Dragonborn. Der Rest ist Ambience, das würden wir nicht, also zumindest ich nicht, obwohl ich ein riesiger Fan von Videospielmusik bin, würde ich diese Tracks nicht summen. Das ist bei Final Fantasy Tracks anders. Ein Charakter-Theme aus Final Fantasy ist so eingängig und so dominant im Spielablauf, dass es definitiv immer, dass es super memorable ist und deswegen meiner Meinung nach dann wieder zu stark im Vordergrund ist, um wirklich Immersion sorgen zu können. Aber auch das ist, glaube ich, diskutabel. Ich meine, gerade wenn du ein Kara-Theme nimmst, der ja jetzt quasi das prominenteste Beispiel ist für das, über was wir gerade reden, gerade dann habe ich das Gefühl, wenn er zur Identifikation beiträgt, kann er auch durchaus zur Immersion beitragen. Ja gut, aber da landen wir ja wieder bei der Diskussion, was Immersion ist, weil das ist ja, er charakterisiert ja einen Charakter, der nicht ich bin. Ja, na gut, natürlich, klar. Ja gut, ja, das ist natürlich richtig. Ich glaube, grundlegend ist die Sache einfach die, dass ich mittlerweile gar nicht unbedingt, am Anfang, du hast natürlich grundlegend recht, dass Musik eigentlich wie Immersion widerspricht, weil sie in dem Sinne nicht realistisch ist. Andererseits muss man dazu sagen, Videospiele sind sowieso in den meisten Fällen nicht realistisch und auch ein komplett unrealistisches Spiel kann in seiner funktionierenden Welt in dem Sinne realistisch sein, als dass die Welt geschlossen und sinnig wirkt und ich dadurch Immersion empfinde. Weißt du, was ich meine? Und dadurch kann es auch durchaus sein, dass Musik zwar eigentlich in unserer reellen Welt nicht natürlich wirkt, es aber durchaus in der Welt, in der das Spiel spielt, so sein, also durchaus natürlich wirken kann. Und weißt du, Musik ist ja grundlegend eigentlich ein Gefäß, das man mit fast allen Funktionen, die man haben möchte, füllen kann. Du kannst damit Informationen übermitteln, du kannst damit Emotionen erzeugen, du kannst ja mit dir super viel machen. Und dadurch, dass es eben so, sagen wir mal, universell einsetzbar ist, kannst du ja auch einfach also macht es schon Sinn, wenn ich mir vorstelle, dass man einfach versucht, damit Emotionen zu unterstreichen, das Ganze halbwegs subtil macht, dann funktioniert es durchaus für Immersion. Und auf der anderen Seite, wenn man eben ein Charakter-Theme hat, damit eben einen Charakter zu unterstreichen und wenn der halt besonders cool oder besonders stark oder besonders zerbrechlich ist, das quasi durch die Musik nochmal darzustellen, kann das durchaus immersiv wirken, weil es ja zwar im Vordergrund ist, aber trotzdem eigentlich ja nur zur Unterstreichung dessen wirkt quasi, was ich da in der Spielwelt gerade sehe. Weißt du, was ich meine? Also das nimmt dich ja nicht aus der Spielwelt unbedingt raus, sondern es unterstreicht ja, was du in der Spielwelt erlebst. Ich glaube, der Unterschied ist halt wieder da. Ich sage ja auch nicht, dass wenn ein Spiel nicht immersiv ist, dass das Charakter-Theme zum Charakter und zu der Welt nicht passen muss. Also natürlich. Also die Welt ist in einem Final Fantasy ja für mich extrem konsistent. Es ist nur für mich nicht immersiv, weil ich nicht drin bin. Verstehst du? Ja, okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist natürlich wieder das grundlegende Problem. Ja. Ist die Definition der Immersion quasi in dem Fall hier gerade die Argumentation auch ausmacht und deswegen halt das nicht so richtig für uns beide universell erklärbar. Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, aber ich glaube, das Problem bei uns in diesem Punkt ist einfach die Definition von Immersion. Also ich kann schon völlig verstehen, was du sagen willst. Ja, schon. Ja gut, aber das ist trotzdem nochmal ein ganz interessanter Punkt auf jeden Fall. Also gerade Musik ist, glaube ich, auch so ein Grenzbereich, der wahrscheinlich relativ schwer zu fassen ist, was das eben angeht, was Immersion angeht. Und ich bin mir 100% sicher, es gibt auch durchaus Musik, die dich rausholen kann, die anti-immersiv wirken kann. Wie gesagt, für mich sind Vocal Tracks da so ein No-Go, aber das ist vielleicht auch was Persönliches. Es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel ohne Probleme beim Lernen nebenher Musik hören können. Zum Beispiel. Kriege ich völlig durch bei, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich kann das mit Ambience-Musik, kann ich das beim Lernen einigermaßen, aber auch da irritiert es mich ein bisschen. Aber Vocal Tracks sind für mich immer, wenn ich mich auf was anderes konzentrieren muss und Vocal Tracks im Hintergrund habe, dann ganz selten funktioniert es. Wenn, muss ich diese Vocal Tracks schon tausendmal gehört haben, sodass ich den Text auswendig kann, sodass ich überhaupt nicht mehr darauf achte, weil ich weiß, was gesungen wird. Dann geht's manchmal, aber schwieriger Bereich. Ja, aber ich würde sagen, Vocal Tracks, ja. Nur wenn ich noch kurz einen Satz dazu sagen kann. Ja, in der Glückland. Ich war auch eigentlich nicht so ein großer Fan von Vocal Tracks innerhalb, also Scores, bis ich Nier gespielt habe. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich meine, bei mir ist es nicht wichtig, also weil du ja schon gesagt hast, ja, Vocal Tracks magst du nicht, weil die völlig anti-immersiv sind. Bei mir ist halt so, ich mache eigentlich die Unterscheidung gar nicht. Also mir ist egal, ob Musik in dem Sinne immersiv oder nicht immersiv ist, je nachdem, was sie halt machen will. Aber solche Nier ist ja an sich schon kein Spiel gewesen, was Immersion erzeugt bei mir. Und dementsprechend war das natürlich wieder, egal, dass die Musik mit Immersion spricht, aber es hat trotzdem so gut gepasst, natürlich aus einer nicht immersiven Sichtweise, aber seitdem, muss ich sagen, bin ich dann doch sehr viel zugänglicher für Vocal Tracks an sich, auch in Scores, wenn sie richtig verwendet werden. Aber das ist wieder ein völlig anderes Thema, da würden wir wieder anfangen, über Videospielmusik zu reden. Richtig. Ja, ich würde sagen, dann mal beenden wir es jetzt hier. Wie man schon, glaube ich, merkt, gibt es da tatsächlich, also ich meine, wir sagen das ja immer und das stimmt auch immer, aber ich glaube, dieses Mal haben wir beiden auch gefühlt so die Hälfte von dem angerissen, was man hätte anreißen können, weil es natürlich auch wirklich relativ umfangreiches Thema ist. Ja, was haltet ihr davon? Wie wichtig ist euch Immersion? Was stört euch bei Immersion? Was zieht euch rein? Wie seht ihr das mit vorgefertigten Charakteren, mit Charakteren, die ihr selbst bestimmen was könnt? Was ist für euch Immersion? Das ist ja genau, auch ja, wie definiert ihr selbst Immersion? Auch ganz wichtige und gute Frage, auch zum Thema Musik. Alles, was wir heute quasi besprochen haben, alle Fragen, die wir uns hier im Podcast gestellt haben, stellen wir natürlich auch an euch. Falls ihr uns da was zu sagen wollt, dann meldet euch einfach. Wir freuen uns super drüber und hoffen eigentlich auch ein bisschen auf eine vielleicht angeregte Diskussion. Und selbst wenn das Argument nur ist, Immersion ist für mich, wenn ich als Duke Nukem furzen und Bier trinken kann. Ja, richtig. Selbst wenn es nur das ist, schreibt uns das. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen. Wir sehen zu, dass wir rechtzeitig antworten. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall an der Diskussion interessiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Tasties. Diesmal bist du zuerst dran. Diesmal bin ich zuerst dran? Okay, gut. Dann leg ich mal los. Ja, mein Tasty diese Woche ist ein Tasty, den ich, glaube ich, schon zwei oder dreimal so im Hinterkopf hatte und jedes Mal aufgrund anderer Tastys, die ein bisschen aktueller waren, hintangestellt habe. Jetzt passt es endlich mal und, was heißt passt es? Im Grunde genommen passt es so gut wie sonst auch, aber diese Woche möchte ich mir endlich mal die Ehre zuteilkommen lassen, die ihr schon die ganze verdient hatte. Und zwar geht es dabei um eine kleine Webseries quasi. Das Ganze findet statt auf Game Trailers. Ursprünglich kommt es von Destructoid. Das ist eine Destructoid, glaube ich, heißen die. Das ist eine kleine Internetseite, die Videospiel-Reviews gemacht haben, also einfach Videospielsachen. Irgendwann ist die Serie auf Game Trailers umgezogen und die ganze Serie heißt Hey Ash, what you playin'? Und es geht dabei um zwei Geschwister, nämlich Ashley. Hey Ash, die immer ein Videospiel spielt und ihren Bruder Anthony, der eben immer reinkommt, wenn sie das Videospiel spielt und sagt, Hey Ash, what you playing? Und dann sagt sie ihm, was sie spielt und dann handelt eben diese Episode der Webseries quasi von dem Spiel, was sie eben gerade spielt. Und die Serie ist vom Prinzip her Comedy, allerdings ist das so wacky und so merkwürdige Comedy, dass ich das nicht guten Gewissens nur als Comedy anpreisen kann. Es ist sehr geschmacksabhängig. Es gibt Leute, die hassen die Serie, finden die super unlustig. Es gibt Leute, die lieben die Serie und lachen sich tot, zu denen gehöre ich. Das heißt, es ist Geschmackssache, aber umso mehr die Empfehlung. Guckt euch das Ganze mal an. Interessant ist das vor allem, finde ich auch, weil ich die Serie, wie gesagt, die gibt es schon ziemlich lange, die gucke ich schon seit 2, 3 Jahren, vielleicht sogar schon länger, seit 4 Jahren. Ich glaube, die gucke ich seit der 3. oder 4. Episode. Und die gibt es wirklich schon lange. Und seitdem kenne ich eben diese beiden Geschwister, Anthony und Ashley, und auch ihren Vater, der übrigens die mit Abstand witzigsten Person in der ganzen Serie ist. Und dann ist mir irgendwann mal untergekommen, als ich Borderlands 2 gespielt habe, dass der Leadwriter für Borderlands 2 Anthony Birch heißt. Und da habe ich gedacht, hey, Anthony Birch, den Namen kennst du doch, das weißt du, wer das ist. Dann ist mir aufgefallen, Anthony Birch ist eben der Anthony aus dieser Serie. Und dann ist mir aufgefallen, dir kam auch die ganze Zeit die Stimme von Tiny Tina, einem Charakter aus Borderlands 2, super bekannt vor. Und Tiny Tina wird gesprochen von seiner Schwester Ashley. Und das war für mich super lustig und vor allem irgendwie so ein lustiger kleiner Moment, weil es eben eine Serie ist, die ich seit Jahren gucke und ein großer Fan von bin. Gleichzeitig ein Spiel, das ich super gerne mag und auch schon den ersten Teil super viel gespielt habe und ein großer Fan davon bin. Um dann festzustellen, dass die beiden Sachen quasi in dem Sinne mit verbunden sind, fand ich wirklich sehr cool. Also guckt es euch mal an, das heißt, hey Ash, watch a play-in. Wie gesagt, es ist kein Humor, den ich bedenkenlos empfehlen kann und den alle mögen werden. Der ist oft sehr zynisch, inkorrekt, die sprechen aber auch sehr viele super spannende Themen an, Sexismusdebatte und dergleichen. Guckt es euch einfach mal an, wenn es euch gefällt, schreibt mir. Würde ich cool finden, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen noch darauf aufmerksam machen kann, der das noch nicht gesehen hat. Und schaut es einfach mal an. Wie gesagt, es ist keiner dieser Tasties, wo ich sage, alle müssen das spielen oder alle müssen das gucken und lieben. Eher so einer, probiert's mal, und wenn das kacke findet, ist auch kein Problem. Soll ich gleich mal probieren, dann schreien sie drüber, Merlin, wie konntest du das nur empfehlen, Mann? Das ist voll scheiße. Ja, das solltest du wahrscheinlich tun. Aber ich glaube, die wird's auch gut gefallen. Also es ist wirklich ziemlich wacky, das Ganze. Okay. Ziemlich bescheuert. Ja, bei Comedy ist mal bei mir ein bisschen schwierig. Also, ja, ich weiß. Aber probier's auch mal aus. Sehr gut. Das war auch schon mein Tasty. Wie gesagt, das wollte ich schon seit Jahren. Völliger Blödsinn. Vor 4 Jahren, als ich Merlin gedacht hatte, wenn ich einen Podcast mache in 4 Jahren, werde ich genau das hier empfehlen. Korrekto, genau so war es. Ja, wollte ich lange schon empfehlen, jetzt endlich mal soweit. Schaut es euch an. Und dann darfst du mit deinem Podcast loslegen. Mit meinem Podcast? Mit deinem Tasty. Oh Gott, ey. Ich bin krank, ich brauche mich nicht entschuldigen. Am nächsten Woche Joes Podcast, wie er sich bei Merlin aufhält. mein Tasty ist diesmal Overclock Remix. Weiß nicht, ob das einen von euch was sagt. Overclock Remix ist eine Non-Profit-Organisation, die hat als Webseite angefangen und die sich vor allem mit dem Neuarrangieren und Remixen von bekannter Videospielmusik kümmert. Und die Seite ist mittlerweile riesig, die gibt es seit 1999. Mittlerweile sind über 600 verschiedene Musiker, die dort verschiedene Arrangements und Remixe hochladen und veröffentlichen. Man kann sich eigentlich alles auf der Seite kostenlos runterladen. Zur Frage der Legalität, die Firmen oder die Komponisten, die unterstützen das Ganze, dadurch, dass es nur es sind ja keine Plagiate, indem sie nur ganz kurz irgendwie etwas verändern und dann als eigenes Werk für verkaufen oder kommerziell machen, sondern das ist alles rein aus Faninteresse und so weiter. Und es gibt genug Komponisten, die sich schon sehr positiv über diese Seite geäußert haben, über diese kreative Energie, die in dieser Seite steckt, die mit ihren Kompositionen arbeiten. Was sogar dazu schon geführt hat, dass Jeremy Soule, den viele vielleicht als Komponisten der Elder Scrolls Teile oder auch von Guild Wars oder verrückterweise auch, wie ich letztens erfahren habe, von Secret of Evermore, da auch sogar selbst schon Contributions abgeliefert hat. Unter anderem hat er eine selbst arrangierte Version von Terra's Theme aus Final Fantasy VI hochgestellt. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal verlinken, weil das extrem cool ist, Final Fantasy Musik zu hören, das sich ein bisschen wie Elder Scrolls anhört. Die haben auch super viele Alben rausgebracht, also Konzeptalben, Arrangements-Alben zum Beispiel, Final Fantasy VII Voice of the Livestream, ein komplettes Album mit, ich glaube, 60 oder 70 Tracks, wo sie verschiedene Tracks aus dem Final Fantasy VII Soundtrack selbst interpretiert haben. Da findet man dann Anxious Horde in der Jazz-Version oder Metal-Version oder ganz verrückte Opern-Version oder sonst irgendwas. Also super viele kreative Leute, die zusammenarbeiten. Und ein paar von den Leuten haben es mittlerweile auch wirklich bis nach ganz oben geschafft. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen. Also Jillian Aversa, die hat früher oder auch immer noch viel zu der Website beigetragen. Die hat mittlerweile Vocal-Themes für Soul Calibur 5 oder auch für Civilization 4 und 5 aufgenommen. Jimmy Hinson wäre vielleicht noch zu nennen, der Mitkomponist von Mass Effect 2 war, aber auch alleine Komponist vom Call of Duty Black Ops 2 Soundtrack, also durchaus große Spielenamen. Und schaut euch die Seite auf jeden Fall an, ich werde alles verlinken. Sie haben momentan auch ein neues Projekt am Laufen, zusammen in Kooperation mit Eidos Montreal, nämlich ein Arrangement-Album zu Deus Ex. Also super viel Zeug, was man sich da anhören kann, wer sich auf jeden Fall für Videospielmusik interessiert und auch für ja, kreativen Umgang mit Videospielmusik oder Arrangements, dem würde ich die Seite auf jeden Fall empfehlen. Da findet ihr super viel Zeug, was ihr euch da anhören könnt. Ja, das ist wirklich ein sehr guter Tasty. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du nicht so genau weißt, ob das vielleicht einfach schon auch alle wissen, aber ich bin zum Beispiel jemand, der sich grundlegend schon irgendwie für Videospielmusik begeistern kann, aber trotzdem nicht so viel Ahnung hat, weil ich mich nie aktiv damit beschäftigt habe. Und für mich ist das ein extrem cooler Tipp gewesen. Also ich bin da jetzt ein bisschen am Rumforsten, finde das super spannend und cool. Also kann ich das definitiv nur unterstützen. Es gibt, glaube ich, genug Leute wie mich, die grundlegend schon eine Affinität zu Videospielmusik hätten, aber eben sich noch nie richtig damit beschäftigt und auseinandergesetzt haben. Und die da bestimmt einiges finden werden. Also Daumen hoch, finde ich super gut. Sehr coole Seite. Sehr coole Idee auch. Ja, also ist echt super. Also dieses das eine Arrangement Album 7, 1A. Dann, 1A, ja. Daumen hoch. Definitiv. Uncommon Taste approved. Ausgezeichnet. Ja, dann sind wir, würde ich sagen, damit auch an der Ende der, dieswöchigen Folge angelangt. Folge 17 wird es ganz normal wieder in 2 Wochen geben. Wir hoffen, ihr bleibt bis dahin gesund. Aber ganz normal wird der Inhalt nicht sein. Ihr wisst nämlich, in 2 Wochen werden wir natürlich über das Xbox-Event reden. Wie sie heißen wird sie Xbox heißen, Xbox 720, Xbox Infinite, Xbox Fusion oder einfach Z-Box oder irgendwie was völlig anderes. Y-Box. Oder einfach PlayStation 5. Microsoft PlayStation 5. Korrekt, das wäre ziemlich cooler Move eigentlich. Das geht würde nicht durchgehen, das wäre eine lustige Idee. Ja, natürlich, klar. Müssen Sie anders nennen, schreiben Sie mit E. PlayStation. auf jeden Fall stimmt. Ja, es wird etwas anders sein. Seid gespannt. Es kann sogar sein, dass die Folge ein bisschen früher rauskommt. Wir müssen mal gucken. Das Reveal-Event ist ja an einem Dienstag, wenn ich mich nicht irre, korrekt, ne? Dienstag, ja. Und es kann also sein, je nachdem, wie wir es schaffen aufzunehmen, wie wir unterwegs sind. Echt, haben wir in der Zeit gerade eine Lage. Ich wollte gerade sagen, dass ihr doch bis Sonntag warten müsst. Aber es kann zumindest sein, dass sie ein bisschen früher rauskommt. Also checkt mal zwischendurch immer mal wieder auf der Facebook-Seite. Da kriegt ihr das dann ja mit. Und da wird es dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei der PlayStation-Folge, auch keine News oder dergleichen geben, sondern wirklich nur rein zu einer neuen Xbox. Ist ja auch spannend und interessant genug wahrscheinlich. Gucken wir mal, wenn das Event ein bisschen kürzer wird, vielleicht haben wir doch noch ein bisschen Platz für anderes, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ein reines Xbox-Event wird. Aber genau, das erwartet euch dann in 2 Wochen und bis dahin, wie gesagt, wünschen wir euch gute Gesundheit, viel Spaß in eurem Leben und hoffentlich bleibt ihr uns gewogen und treu und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, ich schließe mich mal an. Endlich fertig, jetzt kann ich weiter Dark Souls zocken. Ja, das ist wirklich, das muss ich auch noch mal am Rande erwähnen. Endlich ist Joe ins Dark Souls Liebhaberlager mit mir gewechselt. Nicht, dass er das vorher nicht wollte, aber er hat es einfach noch nicht gespielt. Jetzt spielt das und verloren der junge Mann an Dark Souls. Also ich muss mal sagen, ausnahmsweise, aber wirklich nur ausnahmsweise hat der Merlin ja mal recht mit seiner Empfehlung. Passiert ja sonst nie, aber das war übrigens die erste Empfehlung. Dark Souls, allerdings war es die Dark Souls Prepare to Die Edition für den PC, aber der allererste Tasty, den ich hier getätigt habe, war Dark Souls. Tatsächlich. Vielleicht solltest du mal Taste of Grace F spielen, weil das war mein erster Tasty. Vielleicht solltest du das auch. Ja, kann ich auch. Doch, du bist jetzt ja das Wochenende in Wuppertal. Vielleicht schnapp ich mir mal und spiel's in 2 Tagen. Naja, das vielleicht wird auch ein bisschen schwierig, aber... Ja, mal schauen. Also Jungs und Mädels, bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt bin ich auch echt ein bisschen heiser. Und ich hab Hunger. Ja, ich bin auch mittlerweile... Ich weiß ja auch mal, mein Knurren im Magen.